heißt, heute haben wir, oh, wenn wir ein bisschen höher drehen, auf 8, ja, 7,5. Warum ist das jetzt plötzlich so laut hier? Ja, der weht jetzt hier und wir sind im Wald. Ah, dazu an sich, heute müssen wir alle immer mit Atmosphäre leben, sowieso die letzte Folge erstmal. Von daher kriegen wir das hin. Wir sind jetzt wo, am was, Kalkberg? In der Nähe des Kalkbergs in Lüneburg. Ich habe eine weiße Kescherhose an, die sich wunderbar zu meinen weißen Beinen... Das rauscht mal eben kurz, ich muss mal eben gucken, LR halten, okay. So müsste das gehen. In der schönen Lüneburger, in der Lüneburger Heide sind wir nicht, in Lüneburg sind wir. Ja, wir hatten ja diese geniale Idee, nimmst du eigentlich schon auf? Ja. Ach so. Dass wir einfach mal live von der deutschen Städtemeisterschnee, von ja, der Städtemeisterschaft die ersten berichten. Team gerade und ist vorbei. Da genau, wir berichten auch live. Die ING Bank oder was? Was seid ihr für ein Team? Team? Ah ja, ihr Inglourious müsst doch nicht ernsthaft überlegen, wie ihr heißt, Mensch. Die Inglourious Cashers sind gerade an uns vorbeigelaufen, ja, und befinden sich jetzt gerade auf dem Weg zur Station, weiß ich nicht. Nö, wissen wir auch nicht. Wir wollten geplant, ja, ich sag euch mal, wie das geplant war. Geplant war eigentlich, euch ein bisschen einen Eindruck zu geben, ein paar Stationen abzulaufen. Ja, eigentlich alle Stationen abzulaufen war so die Idee. Ja, ne? So mitzugehen, genau. Wir haben das Team dann das Orga-Team angeschrieben, die wollten sich intern besprechen und siehe ja, da, jetzt das ist... Das machen sie heute wohl immer noch, ja. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist die... Oh, scheiß Michael. Ich hatte ja auch schon immer gesagt... Ist ja auch ein Vorurteil, aber Lüneburger Kescherschaft ist für mich schon immer, also vielleicht ist das auch, ist einfach historisch gewachsen, finde ich, die nicht alle, also nicht alle komisch, andersrum, nicht alle, nee, eigentlich finde ich die viele okay, aber manche finde ich auch sehr seltsam. Das ist so ein Gemisch, das muss aber nicht an denen liegen, kann auch an mir liegen. Auf jeden Fall, die Orga, wie sie sich da so, bestimmt ist das irgendwo im Spamkasten verschwunden. Nee, die haben ja geantwortet, aber ich denke einfach mal, die haben auch viel zu tun gehabt und ja. Man kann auch nett sagen, so wie du, und sagen, viel zu tun oder wie ich. Das interessierte die offensichtlich nicht. Wir laufen da nicht hinterher, haben sie halt Pech gehabt. Dann hat dieses Event für uns halt nicht stattgefunden. Ende. Wir dürfen Gott, nicht mit also, so einem negativen Einteil, weißt du, dann kriegst du wieder so Hörermäß. War okay, aber ja, seid so negativ gestartet. Echt, hatten wir schon was? Sprich mir mal nach. Chaka. Chaka, ja. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir machen danach erstmal lange Pause. Ja. So. Das haben wir. Wir müssen erstmal auf die letzte Folge wieder eingehen. Also die Werbung für die Podcasts, für den einen von der Reviewer-Seite, die ist ja sang- und klanglos dann doch verschwunden. Ja, Dinge gibt es so, ne? Also offensichtlich war der Anschub, das zu kritisieren, doch nicht so verkehrt, sonst wäre es ja nicht ganz verschwunden. Also ich fand es auch unglücklich, ich finde es jetzt aber gut, dass es weg ist und damit ist das Thema dann ja auch vom Tisch. Ist ja okay, kann ja passieren. Genau, auch vom Tisch ist eine Bewertung bei iTunes von uns. Ja, das weiß ich auch nicht. Ist mir durch Zufall aufgefallen, weil wir 51 hatten. Da dachte ich noch, doof, 50 war viel schöner. Und plötzlich waren es wieder nur 50, keine Ahnung. Weil du das gesagt hast. Nee, hat lange gedauert, bis das passiert ist. Aber ja, man hört das ja nach. Man hört das ja, stimmt. Du hast gesagt, welcher Idiot hat jetzt 51 gemacht? Wir wollten mal 50 stoppen. Das ist übrigens nicht ganz gut für das Ranking. Ne? Für das Ranking ist ein kontinuierlicher Bewertungsaufbau besser. Ja, was interessiert mich das Ranking, ehrlich gesagt? Ja, dann habe ich einmal Geburtstagsgrüße an Swapnix, die hat heute Geburtstag. Wenn schon mal einer während des Geocaches Geburtstag hat, wir wissen das, dann müssen wir auch mal gratulieren. Während des Geocaching-Podcasts. Ja, dir alles Gute da, auch wenn du das jetzt nachträglicher erst kriegst. Ich weiß auch nicht, morgen wird das ja wohl erst erscheinen. Oh, ja. Kennst du Swapnix persönlich? Ja, ich habe sie auch in ich nicht in Melsungen noch getroffen und danach hatte sie dann auch noch einen blöden Autounfall. Oh, scheiß Mücken hier. Die war Autounfall und so. Also auch gute Besserung von hier. Ich hoffe, ich sehe sie bald mal wieder auf dem Event. Ich hoffe, ihr lernt das zu schätzen. Wir sind jetzt heute nicht im Keller, sondern live in der Nature und werden von dieser Nature auch angegriffen. Viele Mücken sind hier, das muss ich auch sagen. Ich habe mir schon eine Zecke vom Beinchen gewuppt. Einmal durch die Wiese gegangen, unglaublich. Kleines Stück auch nur, ja. Mhm. So, dann haben wir Karten bekommen von Lansana aus Ischia. Das hört sich auch an. Lansana aus Ischia hört sich an, als wenn es das Essen wäre. Nee, das hört sich wie so eine Kosmetikmarke an, wie so ein Duschbad. Hat das ja. Von ihrem Hotel am Wasser. Sah sehr schön aus. Hier passt ja noch mehr zum Duschbad. Absolut. Dann kam noch vom Himberger von Malle mit Rätsel. Ich habe das nicht gelöst. Hast du das? Das ist mir so schnuppi. Ja, Mysteries gehen an mir vorbei, so einfach die sein mögen. Er hatte da irgendwas mit Wortwert der Insel. Wortwert auch von Malle? Auch für eine Karte mache ich keine Rätsel. Halvor aus Orlando. Ja, war cool. Ja. Aber weit weg diesmal, ja. Ja, der hatte da auch ein ganz gutes... Aber komische Gegend, war der da in der Spielhalle untergebracht oder was? Also, ne, der, also Casinos haben sie da scheinbar alle. Nee, der war auch in diesem Vergnügungspark. Da gibt es irgendwie... Ja, ist doch sehr schräg aus, das Ganze von oben. Ich habe mir das auf Google Earth angeguckt. Also der war da echt so mitten im Leben, das muss man ihm lassen, ja. Also das war natürlich beruflich bedingt wahrscheinlich. Das war kein Ausflug. Der hat auch geschrieben gehabt, glaube ich. Ja. Dann habe ich die Karte von Grisou 1000 aus Berlin. Ich hat die Giraffe nicht ganz so überzeugt. Kann ich verstehen, ich finde die auch immer noch völlig sinnlos. Die ist total beschissen, diese Giraffe. Nur da sind halt 3 Millionen Leute täglich, fummeln in dieser Giraffe ran. Du findest dann einen Geocache und dann findest du es dann vielleicht doch ganz cool, wenn du ihn findest. Ja, ich glaube, er wird aus Verzweiflung schon Favorit dann gegeben. Ist es aber so, das ist so ein Groundspeak gehypter Lego Cache, ohne Mitwissen, ohne Wissen von Lego. Keiner weiß es. Ich vermute ohne. Ja, ja. Kann man ja mal NA loggen wegen nicht genehmigt. Ich fand es auch mega enttäuschend, weil ich nämlich an dem einen Tag nicht da war. Und da war der Cache auch nicht da. Und am nächsten Tag war der Cache da. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, an dem Tag vorher. Dann saß irgendeiner auf der Bank und hat sich einen abgelacht, wie ich mich da abgesucht habe. Das bin ich, also vergiss es. Dann haben wir noch eine von Tintenklecks bekommen. Die älteste Cacherin der Welt. Na gut, vom ältesten Cache Deutschlands, Burg Etz. Also aktiven Cache Deutschlands. Ja, ja. Burg Etz. Schöne Karte, hat Heike gleich gefallen. Dann kam noch ein schönes Log zum T5er. Bodenpersonal, wo wir ja letztes Mal drüber gesprochen haben, wo die T5er wieder meinten, wir sind alle geile Typen und ich kann nicht draufklicken, kriege keine Verbindung. Hast du Offline-Verbindung? Natürlich nicht. Wie soll ich hier Offline-Verbindung haben? Du meinst das hier? Ja. Ja. Siehst du? Das ist unglaublich. Da hat einer sehr umfangreich. Sag mal die komische Nummer da. Oder sag mal, wer es gewesen ist. Es ist Captain Chaos. Captain Chaos. Guck einfach nach Captain Chaos bei diesem BKS-Übungsbaum. Genau, und ich fand großartig. Ich finde das wirklich, der hat das auf den Punkt gebracht, dass, warum sich da alle einig und was er damit erreichen will, das Bodenpersonal, der war doch dabei, der kann doch auch loggen. Also der hat das sehr schön spitz formuliert, aber auf den Punkt gebracht, fand ich. Ja, aber ich finde auch nicht, dass das alle T5er sind, sondern es sind immer so ein paar herausragend, die dann wieder irgendwelche, genau mit diesem Logfoto, ich bin dabei, das wurde dann auch am Anfang immer so gehypt. Ja? Aber dies ist ja nicht mein herausragender Cache, das ist ein Witz, ist das. Nee, aber so Owner, die sich dann darauf beziehen. Ja. Herausragende Owner, die dann laut schreien, so wie wir. Ja, ja. Der Mehrzahl ist es scheißegal, aber wir schreien ab und zu mal ein bisschen was rein. Er geht dann ja auch souverän damit um und hat ihn dann gleich mal archiviert. Das Witzige finde ich daran, dass du Premium hast und ich nicht. Wieso hast du kein Premium? Ich habe kein Premium, aber ich habe es auch. Ach, Evernote mal. Nee, weil ich habe Offline bei mir scheinbar nicht eingestellt. Das muss man auf dem Notizbuch einstellen. Das hatte ich nicht. Auf jeden Fall hat er den dann dicht gemacht, wie, glaube ich, fast alle seine Caches jetzt. Jetzt ist er wohl beleidigt und jetzt hat er wohl alles zugemacht. Und genau, und zwar mit der... Verlust hält sich in Grenzen. Also. So, und dann kam als letztes zur letzten Sendung nochmal rückblickend der Partnerin. Die Partnerin des Toten da im Baum hat sich gemeldet. Genau, und der hat das... Sie hat... Die hat uns aus der Seele letztendlich gesprochen. Sie hat auch gesagt, lass den offen, da kann der Baum nichts für. Und ihr Freund hätte sich mit Sicherheit gewünscht, dass der bleibt. Ja, genau. Und es hätte überall woanders auch passieren können mit dem Herzinfarkt. Sie sieht das völlig entspannt. Guck mal, ich habe übrigens recht gehabt, ne? Sie hat sich auch doch gefreut über die vielen Bekundungen. Ja gut, ich wusste das nicht. Also war mir auch nicht sicher, aber ich meine... In dem Moment freust dich halt, dass überhaupt mal aber schreibe. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Wir sind gar nicht so schlecht mit unseren Einschätzungen, merkst du? Ja. Wir haben gesagt, ist vielleicht auch mal ganz cool, wenn man da mal drauf gucken kann. Ja, wir haben jetzt die Heldherrschaft, wir wissen einfach, was kommt. Wir brauchen nicht mehr raten, das ist einfach bekannt. Apropos Einschätzung, da würde ich nämlich gleich mal reinschieben. Wir haben uns doch mal, was man so alles so tracken kann, da haben wir uns doch mal Gedanken gemacht, ja? Ja. Es geht das natürlich nicht. Scheiße, weil ich das nicht hingelegt habe. Ach, die trackbaren Badesachen. Genau, es gibt also jetzt trackbare Badesachen. Das heißt, wenn ihr euren Bikini anzieht, Jörg trägt immer gern einen Bikini, ich trage gern Tankini, dann kann man unten mal so einen kleinen Wiss raufschreiben und oben die Tracking-Number. Das kannst du echt nicht glauben. Ne? Wir haben uns noch darüber lustig gemacht, aber es ist wirklich bestellbar. Es gibt es in einem Geocaching-Shop. Wie heißt denn der Scheiß? Ihr müsst diesmal echt, hast du rübergeschwitzt? Ihr müsst diesmal in die... Ja, habe ich reingepackt, aber ihr müsst echt in die... Ja, warte mal, dann müsst ihr ja offline haben. Ja, sonst müsst ihr in die... Wie heißt denn der Scheiß? Shownotes. Da tue ich das dann alles rein. Wir merken heute sehr, dass wir offline sind. Jetzt war es schlecht. Jetzt war es ganz schlecht. Ja, sonst, wir merken dann, dass wir offline sind hier. Was wir gar nicht hätten brauchen, hätten wir gewusst, dass die Orga sich nicht mehr zurückmeldet. Nee, hätten wir lieber im Keller aufnehmen sollen. Naja, manchmal läuft's halt scheiße. Verdammt nochmal. Wie heißt denn das jetzt? Ist das nicht das hier? Ja, Podcast. Wieso bist du auch drin bei Podcast? Nee, nicht die Folge. Kann ja nicht sein. Ich bin jetzt gerade bei mir drin irgendwie. Keine Ahnung. Da bist du doch. Siehst du, das ist es. Ach so, und da hast du es. Da habe ich das neulich auch reingetan. So, und hast du dann, natürlich geht's nicht. Ja, ich habe das, ja, logischerweise geht's nicht. Ich habe es nämlich nicht richtig verlinkt. Das ist mir immer alles zu schwierig. Ja, okay. Na also, gut, das könnt ihr auch dann nachlesen. Das ist ja nicht der Fall. Wir sind nicht nur grenzdebil, oder? Wir denken uns auch ein bisschen was aus. Ja, das funktioniert sogar. Eigentlich müssten wir so reich sein, Jörg. Ja. Sind wir ja auch. Also der nächste heiße Scheiß, kann ich euch schon sagen, ich habe auf Twitter das schon gepostet, trackbares Toilettenpapier. Weil wo hat man Ruhe, so einen Code auch mal einzugeben? Code einzugeben, das ist schon wahr, ja genau. Kann man auch scannen dann. Aber mit 20 unaktivierten Codes oder mit 20 Codes pro Rolle. Kommt da irgendwie so? Nee, das sind wir laufen auch normal. Das sind Touristen, normale Menschen, genau. So, dann gehen wir mal Rückblick Bremerhaven. Ja, können wir uns ja kurz fassen, haben wir eine eigene Folge drüber gemacht. War gut. Ja. Ich glaube, das bringt es einfach auf den Punkt. Denke ich auch. Ich habe auch nur zufriedene Loks gelesen. Ich habe da mal so ein bisschen überflogen, was da reinkam an Loks und so. Irgendwie waren echt alle sehr zufrieden. Ne? So, jetzt läuft gerade das nächste Team an uns vorbei. Guck mal, die sind noch dynamisch. Kann das ist Team Knüll. Knoll? Knoll? Koll. Oh mein Gott. Kolle. Guck mal, die läuft Knüll. Über. Das ist Team Knüll. Und ja, wo nicht glatt ist, können gelaufen werden, Jungs. Ja, die laufen jetzt übrigens so eine Steintreppe hoch. Und so dynamisch, wie die da hochgerannt sind, also so drei Stufen auf einmal, so undynamisch kam das andere Team zurück. Für die geht es noch immer scheinbar da. Ich glaube, wir müssen auch noch hochlaufen nachher. Ja, machen wir ja auch. Ja, wie gesagt, Bremerhaven war einfach gut. Da gibt es auch gar nicht viel zu berichten, weil es ist ja nichts passiert, außer dass man sich unterhalten konnte. Und ich glaube, das ist auch genau das, was echt gut angekommen ist. Ja, das also war eine jede Menge Attents, also war ja richtig was los, war gut voll, also alles gut. Man muss manchmal gar nicht so taram machen, einfach es möglichst einfach halten. Einfach heißt auch, dass du einen Parkplatz kriegst in der Nähe des Events und dann dahin gehen kannst. Auch die Abschlussfeier war irgendwie süß, da waren wir ja nur mit 10 Leuten am Anfang. Weil es eine Raucherkneipe war, deswegen sind alle ja nicht gekommen. Ach, da hast du Ferrari-Girl dann auf den Tisch getanzt. Ja, wobei die Kneipe selber fand ich schon richtig geil. Das war mal so eine richtige urige, alte, Kneipe. Als Nichtraucher in so einer Raucherbar. Ja, ich war ja auch noch am Husten gewesen, aber trotzdem war es irgendwie so ein krönender Abschluss. Fand ich gut da. Ja, meine Frau meinte nur, schön, ich habe dich schon unten im Hotel gerochen. Das glaube ich sofort, das glaube ich. So, mega in Paderborn, 2020. Gehst du da hin? Ich habe das durch Zufall gehört. Ey, die haben ernsthaft das schon angemeldet für 2020. Also das ist das mega Paderborn, ist das wieder Büren? Die versuchen die alles auszureizen in jede Richtung. Ey. Also es wird echt absurd. Also wer 2020 schon mal anmelden will, der kann sich das jetzt schon auf dem Event planen. Du meinst, Büren hat ja jetzt 100 Teilnehmer. Wenn sie es 2020 anmelden, dann sind es ungefähr noch 3 Jahre hin. Dann ist es 300. Dann, dann kommen sie schon die 500. Ja, also ich keine Ahnung, was das wird da. Ey. Ich finde es echt kurz komisch. Dann war Maje. Maje. Las ich ja auch noch sehr gut. Heißt das nicht Maje? Ja, es ist nicht nur vom Namen sowieso grenzwertig. Also das mit dem Tierfutter, ne, ehrlich, das fand ich dann schon langsam sehr schräg. Was ist eigentlich aus dem Guinness-Buch der Rekorde geworden? Ich habe nichts mehr darüber gehört, außer vorher. Das soll geklappt haben. Da hatte ich irgendein Video, glaube ich, oder sowas. Ach ja, genau. Da hat Mixi wieder einen seiner hochwertigen Videos gedreht von 2 Minuten. Und da wurde zumindest klar, wie schwer das ist. Jetzt kommt hier einer mit einer Katze an der Leine spazieren. Ich glaube, man fährt Essen aus dem Gesicht. Den musst du finden. Das ist hier der Katzenmichel, der gehört zur Station. Kann auch nicht sein. Den musst du finden. Der läuft hier immer so rum. Und dann kriegst du so Hinweise und dann findest du den. Das passt auch zu dem Mai mit Hundefutter. Also da wurde ich glaube, Bio-Hundefutter und Katzenfutter verkauft im Mai. Also ich fand es irgendwie. Also kommerziell. Obwohl, ist ja okay. Weil, ich fand es irgendwie schräg. Ich meine, kann man ja machen, warum nicht? Aber so langsam fand ich, übertreiben sie es auch ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, sie versuchten auch wirklich alles abzudecken, was irgendein Geocacher irgendwie interessieren konnte. War schon ein bisschen schräg, oder? Wollen wir das mal hier vorziehen, hier weil das gerade so bei den Events reinpasst, mit den Geocaching Days? Welche Geocaching Days? Geocaching Days, was ich hier habe. Ah ja, das kriege ich wieder drauf. Und zwar haben wir uns ja immer schon mal Gedanken gemacht, wie kannst du so Eintrittspreise, so bis 15, bis 20 ist ja jeder irgendwie so bereit zu zahlen. Ja. Und die Geocaching Days in Kiel, die da jetzt stattfinden. Ja. Hallo. Moin. Oh Gott, hoffentlich. Moin. Jetzt erstmal ein ganz wilder Tiger. Ja. Guck mal, ganz skeptisch. Guck nicht. Ja, ne, komm. Oh, jetzt strahlt das wie? Hier ein. Komm. Wie heißt sie? Er? Nee, sie. Sie? Lucy heißt sie. Lucy, komm, lauf mal vorbei. Komm. Ja. Jörg, liegt es an dir oder an mir? Ich weiß nicht, ich versuche gerade nochmal hier den. Hat einer von Ihnen Hunde? Ja? Ja, dann nichts daran. Okay. Siehst du, man stinkt nach Hund und kriegt es gar nicht selber mit. Ich bin vor ein paar Tagen angefallen worden vom Hund. Ach so. Was ist da hinter Hund? Oh Gott, hoffentlich fällt es mich jetzt nicht an. Nach Mücken und Zecken wäre das jetzt der dritte. Einmal in der Natur. Ah, jetzt habe ich ein bisschen Einstrahlung. Aber ich muss mal eben, ich synchronisiere das mal. Ich du synchronisierst? Das hat so keinen Sinn. Alles klar. So, jetzt läuft's wieder. So, und da haben die Geocaching Days als allererste, das haben wir auch irgendwann mal vorgeschlagen, ein Premium-Ticket rausgebracht. Ihr könnt also für 69 Euro euch ein Premium-Ticket kaufen. Dafür kriegt ihr einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Eingangs, also einen reservierten Parkplatz. Müsst nichts suchen, was schon mal mega genial ist, finde ich. Wo ist das, in Kiel? Geocaching Days in Kiel. Ah ja, okay. Und der Witz, das kam über diesen ganzen Witz raus, dass es da auch ein trackable Crepe gibt. Also stand da mit drin, also ein Crepe, ja, zum Essen. Aber dieses Premium-Ticket, das finde ich so genial. Wir haben es irgendwann mal angesprochen und siehe da, es funktioniert. Kommt ja. Ich dürfen auch genügend Leute bereit sein, glaube ich, das zu bezahlen. Ich glaube, es beschränkt auf 15. Und ich glaube, oder ich denke, gerade der Parkplatz macht es aus. Also dafür, dass die Kasse die ganze Zeit bei uns stand, ist sie jetzt auch extrem weit weg. Ja, wir haben ja vor... Vielleicht kommt gleich noch einer mit dem Schwein an der Leine vorbei. Das ist schon seltsam hier. Ich sag ja Lüneburg, es tut mir leid, aber bin ich immer skeptisch. Brauche ich nicht, wenn fahre ich mit dem Motorrad hoch. Was guckst du denn? Ach so, ja, ich hatte die tolle Idee, jetzt mal raufzugucken, wie lange wir schon aufzunehmen. Jetzt hast du ja Stopp. Ja, aber ich krieg mal Stopp, weil der krieg dich gerade eine Panik, so eine Minute. Der wäre sonst gar nicht gegangen irgendwie. Der wollte also mit drauf. Also seht ihr, sind auch durchaus fand ich schon schräg, bereit. So. Ja, ebenfalls eine gute Idee. Finde ich eigentlich, da wurden ja auch schon wieder Mail, da haben wir auch schon wieder gemailt und welche drüber gemeckert, fand ich jetzt gar nicht. GC756XR, Grimms Märchen Community Insights. Die machen also im Prinzip für ihren Kassel-Mega-Event jetzt ein kleines Event für die Community, wo jeder vorbeikommen kann und mal so sagen kann, was er sich da wünschen würde für dieses Mega. Die Idee ist gut. Ich finde es eigentlich erstmal gut. Ja, aber ich glaube, da wird nicht viel rauskommen. Das glaube ich auch nicht, aber trotzdem finde ich es erstmal eine gute Idee. Man kann die Leute ja immer... Weißt du, wenn später einer meckert, kann man immer sagen, ja, hätte es mal hinkommen können, hätte es mal sagen können. Ja. Also ich finde, also zu meckern finde ich daran gar nichts. Also selbst wenn gar nichts mehr rauskommt, war es immerhin ein Versuch. Also, ja, da muss man mal so sehen. Wenn die Idee dabei ist, genau aus dem Grund, den du gesagt hast, dann ist ja perfekt. Ja. Wenn die Idee aber ist, also richtig fällt uns jetzt nicht ein, was wir noch dazu machen könnten. Und jetzt verhoffen wir mal auf Insights aus der Community, dann wird es ein bisschen problematisch. Ja. Ich glaube, ich schicke da auch mal hin. Irgendwie so Bier. Nee, Espresso stand hier. Ja, warum denn nicht? Aber dafür genau machen sie es ja. Selbst wenn sie es nicht umsetzen. Also wie gesagt, ich finde das erstmal eine gute Idee. Also das ist schon eine Sache, was ich für ein Event gar nicht schlecht finde. Warum denn nicht vorher die Community befragen? Sie sagen ja auch, sie hören sich das alles an. Ob sie es umsetzen, steht auf einem anderen Blatt. Aber man kann ja trotzdem sich die Leute mal anhören. Was meint ihr denn? Was wollt ihr da haben? Ich finde das also, wie gesagt, also was Negatives kann ich nun gar nicht dran finden. Ich habe letztens mal so mir überlegt, was wird, also wäre nicht geschlagen. Ich habe geträumt, ich wäre Mega-Event-Ausrichter. Von sowas träume ich. Und wie bespaße ich so die Leute, die eigentlich auf dem Eventplatz sind, mal ein bisschen außergewöhnlich? Ist mir tatsächlich ein paar Dinge eingefallen, genau gesagt zwei. Weil du möchtest ja einerseits, brauchst du die ja auf dem Eventplatz, damit sie ein bisschen für Umsatz sorgen oder auch für Fülle, sonst sieht es nämlich aus wie ein Stade. Ja. Andererseits gehen die Leute sehr häufig zu einem Event, um drumherum alles abzucatchen, praktisch da so einen Findungspunkt zu haben, wo man dann abends vielleicht nochmal hinkommt. Ja. Gemeinsam am Lagerfeuer sitzt. Lagerfeuer ist immer so eine super Idee, wo man so Grillen anbietet. Das finde ich immer noch mega smooth. Geht natürlich irgendwann zu gewissen Jahreszeiten dann nicht mehr. Ja. Aber die verteilen sich ja dann so. Und du stehst ja als, wie soll ich sagen, als Eventveranstalter auch unter dem Druck. Wenn jetzt so ein Tourismusverband ist, dann möchte er natürlich ermöglichst, dass die Leute irgendwo in der Nähe wohnen, ein bisschen konsumieren, dass die auch was von der Stadt sehen. Und das musst du ja irgendwie integrieren. Eigentlich möchtest du die aber auf deinem Event behalten, weil du da wieder die ganzen Shopbesitzer hast, die auch dafür also musst du das wirklich alles, da geht's mir wieder viel zu kompliziert. Da kommt der Bremerhaven dann viel einfacher, da genau das alles erfüllt. Ja, ganz ehrlich, da war ja auch nichts. Nee, dafür fahre ich da ja auch hin. Das andere, da kann ich auf den Kirmes gehen, aber auch nicht auf ein Event gehen. Mir ist das immer viel zu viel Kirmes, was da veranstaltet wird, was mit Cash und alles gar nichts mehr zu tun hat. Ja, dann geht alle auf eine Kirmes und geht auf den Hamburger Dom oder sonst was. Aber wenn er auf ein Cash-Event geht, dann dachte ich, geht man da hin, um sich über das Cashen auszutauschen und gemeinsam sich mal wieder zu treffen, aber nicht um zu Cashen zu gehen. Also was sie da alles machen, alles, ja, aber das, nur aber das, Cashen. Aber das ist ja, das sind ja die Leute, weißt du, die laufen ja da rum und Cashen hast du auch mega im Bremerhaven gesehen. Und ganz ehrlich, muss ich sagen, gab es auch Stimmen und ich reihe mich da ein, die so sagen, ja, so ein bisschen mehr Community oder so, so, dass man die irgendwie so versammeln hätte können, weil irgendwas gemeinsam machen, wie zum Beispiel grillen, war da auch nichts. Hat sich ein bisschen verlaufen zwischen den Buden und dann standen da ein paar rum. Ja, und dann gab es also, am Ende gab es ja die Verlosung, dann haben sie wieder eingesammelt. Musst du letztendlich trotzdem auch mal dann die Veranstalter fragen, will ich die überhaupt haben? Ich will solche Leute nicht haben, wenn die zu dumm sind, sich selbst zu beschäftigen, sondern zu Hause bleiben. Das ist so ein Pakt, da habe ich gar keinen Bock drauf. Wirklich, wenn die zu dumm sind, sich selbst zu beschäftigen, dann will ich mit denen auch nichts zu tun haben. Mann, wir sind der Kescher, da kommen wir hin, unterhalten uns, haben einen schönen Abend gemeinsam, treffen uns mal wieder Leute, die man sonst nicht sieht. Und dann ist das auch gut. Zumindest in Bremerhaven. Das war lange angekündigt. Wer da dann hinkommt und was anderes erwartet. Sorry, der hat doch irgendwas falsch gemacht. Nee, es geht ja darum, dass du als Cacher ja eigentlich, ein Event ist ja grundsätzlich ein Gegengesetz zu einem Geocaching-Erlebnis. Ein Geocaching-Erlebnis ist, du gehst raus, findest einen Geocache, gehst raus, findest einen Geocache. Ein Event ist das ja nicht. Nö. Und die Mehrzahl der Geocacher sehen ein Event als einen Ankerpunkt, wo sie sich dann hinbegeben, kurz rumlaufen, dann ausschwärmen und dann kriegst du sie selten wieder eingefangen. Wenn du keine wo kommst du denn, wie kommst du auf diese Mehrheit? Ich frage mich mal, wo die herkommen soll. Die Mehrheit? Hat das einer abgefragt oder wie soll ich mir das vorstellen? Ich sehe mir das einfach, was auf dem Event rumrennt tagsüber und was überall drumherum rumhängt. Und in Bremerhaven hingen sie alle auf diesem Platz rum, weil es rundherum gar nichts gab. Auch die Caches waren ja ein Witz, die paar, die da rumlagen. Also sagen wir nochmal ehrlich, die Leute sind da wirklich hingekommen, sich um zu unterhalten und das sind 1800 Attends gewesen. Ja. Die ganzen anderen Kirmesveranstaltungen. Nee, ich glaube, da bist du zu blauäugig. Die waren nicht da, um sich alle zu unterhalten. Da, guck doch, was da wirklich da war. Ja, das Platz war durchgehend voll. Ja, aber, nee. Eigentlich ja, doch, nicht. Ja. Also, wenn ich da rumlief, war da eigentlich immer gut was los. Ja, es waren eigentlich immer die gleichen, aber da waren nie auf dem Nimmer 1800 Leute auf diesem Platz. Ja, aber, da waren noch nicht mal 1000 auf dem Platz. Aber Bremerhaven hat von Anfang an gesagt, wir machen ein gemütliches Treffen, das war's. Und wenn die Leute was anderes wollen, ja, ist ihr eigenes Problem, sollen sie nicht kommen. Und offensichtlich wollen sie aber kommen. Sie sind ja 1800 Anmeldungen. Ja, das ist ja irre, so ein Event zieht ja immer. Ja, also, du kannst es natürlich so machen. Ich will mich ja gar nicht gegen das Bremerhavener Event aussprechen, aber ein Highlight-Event für mich, also in der Reihe der Mega-Events, die ich besucht habe, in Position 1 bis 2 wäre es auf jeden Fall nicht. Für mich schon, weil es eben ein gemütliches Event war. Was will ich auf so einer Kirmes, sag ich ja, wo ich dann hinkomme, wo ich eben überhaupt keinen Treffpunkt habe. So wie, was weiß ich, Xanten, wo sich das auf Kilometer, hatte ich fast gesagt, verläuft. Da treffe ich nicht mal einen, wenn ich ihn treffen will, weil wir müssen uns noch Kontaktdaten schicken, um uns überhaupt zu sehen. Und Bremerhaven habe ich einen zentralen Punkt gehabt. Das ist die Händler- und Fressmeile gewesen. Und die ist übersichtlich groß gewesen. Das finde ich gerade so genial. Deswegen gehe ich zu solchen Events, weil ich die Leute da treffen will. Ich will nicht cachen, das kann ich die ganze Woche. Dafür brauche ich doch nicht irgendwo hin auf ein Event fahren, um zu cachen. Das wird ja, mir nie eingehen. Aber glaubst du, dass du die Mehrheit bist, der Leute, die da so hingehen? Das habe ich schon immer gesagt, das weiß ich eben nicht. Aber wenn so ein Event wie Bremerhaven, wo das ziemlich absehbar war, dass es eigentlich nichts anderes gibt, außer diese Meile, so viel Zulauf kriegt, dann scheine ich schon zu der Mehrheit zu gehören, ja. Also Bremerhaven kriegt natürlich auch Zulauf, weil es ein zweites Event war und weil es in einer Geocache-besiedelten und nicht-Event, Mega-Event geschwängerten Gegend zu Hause ist. Ja, also die Hamburger fahren dahin, die Hannover fahren dahin und der Rest aus dem Ruhrport und wo auch immer kommen natürlich auch. Es gibt ja auch so Event-Hopper. Ja, aber das sind die gleichen Deutungen, wie die ich mache und sage, die kommen alle, weil sie keine cachen wollen, sondern weil sie unterhalten wollen. Das sind alles Deutungen, man weiß es nicht. Nee. Aber es ist überlaufen. Ja, aber als Event-Veranstalter kann man sich ja, ist es ja legitim, sich diese Gedanken zu machen. Deswegen macht sich das ja, aber warum knallt denn der Bodensee nicht völlig auseinander? Weil da müssten ja eigentlich alle hin. Das ist eine geile Gegend, das ist eine Urlaubsgegend. Besser geht es überhaupt. Und die kriegen keine Attends zusammen. Die Frage kannst du ja umdeuten, warum knallt Meise so? Das ist ja auch gar nicht so geknallt. Dafür, was die haben 50 mal so viel Werbung für Bremerhaven, ja. Haben sie gleich viele Attends gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ja, aber du ins Saarland von irgendwo von der Republik hinzufahren, das ist dann schon mal ein Da waren schon offensichtlich Ding. Schon mal viele Franzosen und Belgier. Das habe ich schon in etlichen Podcasts gehört. Also, ja, das ist ja okay. Das ist schon eine ganz andere Sache. Da hole ich mir schon internationales Publikum, haben die schon einen größeren Zulauf. Aber wie viele Attends hatten die denn? Ich weiß es nicht. Die hatten extrem viel. Ja, aber. Ach, super! Das ist so eine Aussage wie könnte regnen, Leute. Ich glaube, 2,8? 2,4 ist schon extrem viel. Ja, aber dann ist es für das, was die wirklich, das muss man sich mal vergleichen, den Aufstand, den die gemacht haben und die Bremerhaven gemacht hat. Das ist unfassbar, dieser Unterschied. Bremerhaven war exakt nirgendswo, um Werbung zu machen. Die haben auch selber so gut wie nichts gemacht, außer ein paar Coins. Ja, ich stell ja diese die Orga von Bremerhaven nicht in Frage. Ich meine nicht die Orga, ich meine überhaupt das Konzept. Event. Ja, das Konzept. Das sind zwei unterschiedliche Konzepte. Ja. Und ich frage mich gerade, welches Konzept der Geocacher-Seele mehr entspricht. Jetzt könntest du natürlich sagen, das Bremerhavener, weil die fast so viele Attents hatten wie zum Beispiel, oder nichts gemacht haben und viele Attents hatten. Ja. Man könnte aber auch sagen, Malje, weil sie halt bei diesen Attents echt eine neue Messlatte geschickt haben. Mach das Handy an, guck mal nach, wie viele Attents die haben. Ah, nee, so wenig ist es ja nicht, aber also warten wir ab, wie es weitergeht. Ich bin da echt sehr gespannt drauf, weil das ist, fällt mir schon. Aber wohl ist ja auch sowieso Geschmackssache. Mein Gott, sollen sie doch alle so viele Tänze haben, wie sie wollen. Ich guck jetzt nach. Ich werde keins dieser ganzen Kirmes-Events besuchen, weil ich will keine Messe haben. Da kann ich auch auf Hannover-Messe fahren. Nee, ich frage mich, jetzt hat er mir auch noch Koordinaten geschickt. Außerdem, wenn überhaupt, dann habe ich ja gerade in Bremerhaven einen Anlaufpunkt gehabt, weil es nur die Händlermeile gab. Diese ganzen anderen Firlefanz-Dinger, da laufe ich ja von Stationen zu, ich weiß nicht, Museumsdörfern und dann gibt's mit Zeppelin wird geflogen und mit Hubschraubern und mit Cashen hat es zwar alles nichts zu tun, aber die Leute sind zerstreut in 1 Milliarde verschiedene Unternehmungen. Und da soll ich dann jemanden finden. Also, halte ich für ziemlich absurd, ehrlich gesagt. Ja, ich find's so uncool, finde ich es gar nicht. Ja? Nee, das hat nichts mit uncool zu tun. Nur was will man denn? Will man Eventen oder will man auf der Kirmes? Wo ist denn der Unterschied bitte, ob du auf den Hamburger Dom gehst oder auf so ein Event gehst? Null. Ja, und das ist halt die Frage, vielleicht wollen auch viele auf eine Kirmes. Ja, dann sollen sie auf eine Kirmes gehen. Und nicht noch, die sich als Geocaching-Projekt oder Mega-Event tarnen. Wozu? Und dann gehen sie vor allen Dingen da auch noch hin und gehen cachen. Wo sie dann danach, 2 Tage später, beschweren sie sich, dass mit 300 Mann vom Cache stand und letztendlich nicht mehr wusste, wo der erste hin rausgenommen war. Ja, wie verwunderlich bei Mega, ja, ihr Hirnis. Ja, aber das ist, du siehst es ja an den Logs, die bei diesen Geocachern während eines Megas entstehen. Jetzt kommt das Team wieder zurück. Also ganz ehrlich, die Logs, auf Logs scheiße ich was. Weil nein, ich rede von der Anzahl. Ja, das okay. Ist das weil ansonsten, die Leute erzählen mir immer sonst was, wie geil das, oder vielmehr loggen sie, wie geil das war, wenn sie fragen, ja, war voll scheiße, was soll ich machen? Also ich immer denke, ihr seid so arschgeil. Also meine Theorie ist, du legst ein Mega-Event irgendwo hin, wo drumherum im Abstand von 30 Kilometern gar keine Geocaches sind, ja, und kriegst das nicht als Mega-Event durch, weil du viel zu wenig Attents hast. Du hast übrigens Ameisen schon auf dir. Boah. Die Natur greift mich an. Weiß ich gar nicht. Lass uns aufhören. Weiß ich gar nicht. Wäre interessant. Vielleicht kommt sowas ja nochmal. Sollen sie machen. Wir haben da ja Gott sei Dank jetzt auch nur rumgesponnen. Achso, da hatte ich drauf geklickt auf die Geschichte. Da ist aber nicht so wichtig. Grimms Märchen. Da kam ich irgendwie zu einem Schattenhand, der irgendwo was gelockt hat. Also da bei Groundspeak läuft im Moment auch nicht alles rund viel mehr. Ja, hast du dir mal deine neue Profilseite angeschaut? Das kannst du mal schauen. Ja, nee, will ich. Ich habe die gesehen. Also als alle drüber sprachen, habe ich mir die auch mal angeguckt. Normal interessiert die mich ehrlich gesagt scheiße. Also das ist wohl richtig. Die sieht so dermaßen scheiße aus. Und dann steht unten dieser Smiley: Help us improve by sharing your feedback. Was soll ich da reinschreiben? Sieht scheiße aus. Ja, das ist das Einzige, was hilft. Guck mal hier, die Fratze, mein Gesicht hier, wie das verzogen ist. Und dann, ist unglaublich. Oh, jetzt kommt wieder eine. Ach nee, das ist Team Knüll. Die sind vorher viel schneller hochgelaufen. Ja, ne? Irgendwie bist du irgendwie so, weiß ich auch nicht. Ja. Kommen nicht so, naja. Sag doch mal. Geocaching-Kurs. So, weiter geht's. Event. Ja, immer noch. GC7380H. GC7380H. Hieß Innerkschlöss. Event 2 von HH Nils HH. Der kommt aus Hamburg. Warum der jetzt da unten irgendwie ein Event macht? Ja, wo ist das gewesen? Am Arsch der Welt. Tirol, Austria. Da fährt er vermutlich in Urlaub hin. Das ist auch so eine Tradition. Ey. Da gab es dann wohl, ich habe jetzt das nur wieder offline, da gab es dann so leichtere Tritte in den Hintern. Das fand ich echt cool. Manche Reviewer sind auch cool. Da schrieb dann Tafari: Ich ersuche den Owner höflichst, die Difficulty-Bewertung wieder auf den vorher eingestellten 1 Stern zu ändern, da die intellektuelle Herausforderung eines Event-Caches das Treffen mit anderen Geocachern ist. Nicht mehr und nicht weniger. Weiterhin weise ich darauf hin, dass derart signifikante Änderungen am Listing nach dessen Veröffentlichung und Groundspeak eher nicht positives Verhalten ausgelegt wird. Es gab bereits Fälle, wo derartige Listings vom Hauptquartier archiviert und der Benutzer verfahnt wurden. Ich empfehle, solche Änderungen in Zukunft Abstand zu nehmen. Aber warum kannst du das jetzt wieder aufrufen? Bei mir ist es. Ich habe es vorher einmal online gemacht und dann wieder ausgeschaltet, das Handy. Ach so, okay. Und dann kam die Reitnote vom Owner. Moin, vielen Dank für dein Review. Mir ist es wichtig zu erwähnen, dass ich nicht die Absicht hatte, mit der nachträglichen Änderung irgendwen zu täuschen, weder einen Reviewer noch etwa Groundspeak. Ich wollte lediglich dieses Event an das identische Event, welches ich vor 2 Jahren hier veranstaltet hatte, anlehnen. Mir war nicht bewusst, dass hierauf so empfindlich reagiert wird. Ja, warum hat das denn dann nachträglich geändert? Sorry, aber das ist sowas von unglaubwürdig. Ja, ich meine, hat er sich natürlich aus dieser Hamburger Dings auch den richtigen rausgenommen. Ja, ja, das war schon. Es gibt immer so Leute, die, egal wo die sind, und diesmal waren sie ja scheiße mal in Österreich, wie du sagst. Irgendwie auf, ja. Und nee, also, die fallen wahrscheinlich darauf auf, weil sie schon einen kleinen Vermerk haben. Ja, ich vermute das auch. Also ich fand es gut, dass der Fahrräder mal ein Ende setzt, so ein Scheiß, immer diesen komischen Quer-Matrix-Events da. Das ist doch einfach Schwachsinn. Ey. Ich finde sowieso diese Urlaubs-Events, natürlich kann ich, dann sind wir hier schon wieder bei der Ausgangsdiskussion. Ja. Kann ich nicht in Urlaubs fahren und einfach so Leute treffen? Wahrscheinlich nicht, wenn ich keine Freunde habe. Ja, das verstehe ich auch immer nicht, ehrlich. Also das ist mir. Aber okay, da kann man im Ausland sogar machen. Ich war ja selbst mal in der Türkei auf so einem Event, da war das echt gut, weil da haben wir wirklich dann Türken kennengelernt. Ja, aber da habt ihr das Event gemacht? Ja, oder nee, ich nicht, aber ein anderer Deutscher tatsächlich. Ach so. Und es waren nachher 3 Deutsche, ein Österreicher und 2 Türken da. Und es war wirklich gut, weil wir haben wirklich von den Türken noch viel erfahren können. Das waren so die letzten Tage, wo wir etliche Fragen hatten, die uns so aufgefallen sind in der Stadt. Und wir konnten die Türken dann mit allen befragen. Es war toll. War wirklich echt, also das Event war richtig, richtig gut. Wahrscheinlich gibt es einen türkischen Podcast, die sich darüber aufregen, dass immer die ganzen Touristen ein Event machen. Deswegen nur 2 türkische Attends. Die haben wir sogar sie ist sogar auf dem Bild für den Podcast von damals. Na gut, dann haben wir GC73MWK. GC73MWK, Bertelsdorf, Eckershof. Also da geht's wieder irgendwie. Ich weiß gar nicht, da kam dann wieder so ein Textbaustein vom Reviewer, was ich auch völlig verstehen kann, dass der jetzt zugemacht werden muss von Sabbelwasser. Mhm. Bitte nimm dir die Zeit für eine Wartung und so weiter. Und das wohl aber einen Tag, nachdem die Wartung gemeldet wurde oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, über was ich dieses Mal wieder aufgeregt wurde und warum der Reviewer ganz schlimm ist. Ich glaube, sogar am gleichen Tag hat er, also da hat er ein bisschen früh rausgehauen und sofort ging es wieder los. Was für eine übertriebene Reviewer-Aktion. Von mehr als ein paar Wochen nicht gefunden und nicht gewartet, kann gar nicht die Rede sein. Ja, stimmt alles, er hat zu schnell reagiert. Aber Jungs, ist es doch klar, dass das ein Textbaustein ist. Dann kann man sich nicht mal benehmen wie die Erwachsenen. Nö. Ich weiß, ist mir. Nein, weil das ist ein Individual-Hobby und ja, jeder denkt, hey, ja, jeder muss mich kennen, ja, wie ich das schon so häufig sagte. Aber dich kennt es im Abstand von 80 Kilometern keine Sau mehr. Ja, das stimmt. Und der Reviewer poppt aber mal auf. Und dann lege ich mich mit dem Reviewer an. Zum selben Reviewer streue ich nochmal ein. Das fand ich mich sehr gut. Das hat er auch irgendwo abgelassen. Und da hat er es mal schön beschrieben, wie das so ist, wenn man Reviewer ist. Und zwar hat er geschrieben, Sabbelwasser, Angelcaches, erst hü, dann hot. Das Hauptquartier hat Bildthema, ihr erinnert euch diese Angelcaches, als kommerziell eingestuft und ist ab sofort im Listing nichts mehr zulässig. Das Wort. Hoffentlich weiß Grunswick nach dem Hin und Her nun, was sie wollen. Echt peinlich, dass die Community jede Woche etwas anderes erzählen müssen. Sorry. Es ging praktisch um Bildthema Angelcaches, die waren erst zugelassen, dann waren sie weg, dann waren sie wieder zugelassen und dann letztendlich wurde das Wort Bildthema als nicht mehr für das Listing relevant eingestuft, als kommerziell, sodass es entfernt werden muss oder nicht mehr zugelassen wird. Als Reviewer hast du ja ständig diese Caches in der Warteschleife und dann erzählst du irgendeinem was, ja, und eine Woche später musst du was anderes erzählen. Also auch Reviewer sind nicht gefeilt vor Groundspeak. Die können aber echt leid tun. Also wenn wir so ein bisschen knisternde Leitung haben, müsst ihr heute mal mit leben. Wir müssen ab und zu mal online schalten, sonst kriege ich gar nicht. Vielleicht macht Groundspeak auch noch so hinten, wenn der Reviewer irgendwas schreibt. Waren Sie mit dieser Antwort zufrieden? Bitte geben Sie uns Feedback. Ja, nein, vielleicht, genau. In Sternen. Also man muss doch mal die Reviewer auch ein bisschen, Mensch, lasst sie doch mal und guckt doch wenigstens mal zweimal hin, bevor ihr meckert. Und wenn die dann Textbausteine benutzen, ja, ist vielleicht nicht schön. Shit happens, kann passieren. Während du noch suchst, soll ich mal einen empfehlenswerten Geocache einstreuen? Ja. Ich war letztens bei einem Earthcache von Kirchheide, der nennt sich, ja, wie er sich nennt, weiß ich jetzt natürlich nicht, GC636XG. Ja. Und der hat mich, also von den Fragen habe ich erst gedacht, oh Gott, was will sie denn jetzt von mir? Also wieder so ja. Drei, also echt schwierige Fragen, dachte ich beim Lesen. Hat dann aber noch drunter geschrieben, dass das, wo von Groundspeak so vorgesehen ist. Ist das nicht ein D3 oder was? Stimmt, den habe ich aber ignor geschoben. Ja, das kriegst du aber ganz schnell raus geantwortet. Will ich nicht. Einfach, muss nichts messen, sondern nur immer beobachten. Ja, aber der Ausblick zwischen Station 1 und 2, der hat sich wirklich gelohnt für diesen Earthcache. Weil du läufst durch so einen Wald wie wir. Und du Station hast so 1 und 2 beim Earthcache? Ja, ja, es gibt so drei Punkte, wo du irgendwas entdecken musst. Gerade ist er noch einen Meter weiter auf Ignor gelaufen. Wohl, ja. Jörg, du kleiner Pisskorb heute. Ja, ja, nicht also, heute. Earthcache ist der ist, ja, aber Sinn. Ich hatte mal Bock. Und es war also so, läufst du durch so einen Wald wie jetzt hier und dann hast du so plötzlich so aus dem Nichts so einen Ausblick wie jetzt hier, nur ein schön. Wir gucken sagen, ja jetzt irgendwie also auf Schilf. Über diesen Aufweg hier könnte man aber zumindest diskutieren, das wollte ich auch gerade sagen. Also sowas nur in schön. Und das macht natürlich extrem Laune. Also wenn du da mal in der Nähe von, wo war das denn jetzt hier? Ich glaube auch in Lüneburg irgendwie das unten. Bispingen, in der Nähe von Bispingen. Muss das sein, ja. Dahin wollt, dann GC636XG. Lasst euch nicht von den Fragen schocken, ist dann doch ein bisschen entspannter. Die sind alle scheiße. Wenn man vor Ort ist. Es ist entspannter, wenn man vor Ort dann, ist. Dann nehmen wir gleich den zweiten Empfehlung dabei, weil mehr habe ich auch gar nicht. Das ist GC5KTKZ. 5KTKZ. GTPL Hövelhof Sennewasser. Das war der einzige Cache, der mir jetzt echt einen Favoritenpunkt da unten abgerungen hat. Warum so besonders ist der gar nicht, aber der ist immer machbar und witterungsfest. Hä? Also der ist schon besonderer, also nicht so 0815. Der ist, wie soll ich das beschreiben? Es gibt ja viele, die sind auch besonders und wenn es dann einmal regnet, gehen sie nicht oder muss Strom oder hast nicht gesehen. Der ist witterungsfest, mechanisch und trotzdem cool gemacht. Also das ist einfach ein sehr schöner Cache. Kann ich empfehlen. Okay. 109 Favoriten hat er auch schon, aber die sind da sowieso völlig übertrieben, die Favoritenpunkte bei der Runde. Ja, ich habe da einen Bericht gelesen, war ja wohl ja, ein totaler Reinfall. Am Schluss noch ein paar Minuten sprechen drüber, aber das lohnt sich fast gar nicht. Das ist wirklich, also. Wobei das, naja doch, das können wir auch vorziehen. Passt so ein bisschen zu dem Thema, was du vorhin schon mal hattest. Die wollen ja dann, die Touristiker wollen ja die Leute haben, die sollen da ja übernachten und die sollen da ja Geld lassen und ähnliches. Ja, hast du auch. Ich hätte gedacht, bei einer Geotour ist das auch so. Ja. Und dann legen sie da eine Geotour, die ich also immer noch nicht komplett verstanden habe, wo ich dann auch noch bepöbelt wurde, weil ich angeblich im Log die Caches zerrissen hätte, was für ja Quatsch ist. Ich habe einfach geschrieben, ich verstehe das alles nicht. Ich habe einen Track, den sie mir geben vorher, 17 Kilometer. Und dann komme ich an den ersten Multi und da steht was von 5 Kilometer. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die 5 Kilometer liegen genau auf dem Track, das ist doch dann hohl, dann finde ich dann seltsam. Hm. Oder die sind 5 Kilometer extra, da bin ich schon bei 22. Da kommen noch zwei Multis hinter, habe ich dann geguckt. Da steht 3, bringt aber für die 2 bis 3 Stunden extra Zeit mit. Also die Multis gehören zur Geotour. Ja, wie soll ich denn diesen 17 Kilometer Track plus diese Multis machen? Und selbst wenn die integriert sind. Also, und dann kommt noch dazu, gehören auch noch Mysteries zu, die zum Teil nicht mal einfach sind. Und irgendwann kommen wir jetzt an den dritten, vierten Cache, der erste Multi. Und die erste Station, im Nachhinein, als mir denn einer gemailt hatte, was die Lösung ist, ja, hätte man drauf kommen können, sind wir aber nun mal nicht. Damit konnten wir den nicht machen. Und schon fehlte uns das erste Lösungswort wohl, weil was du später wohl brauchen musst. Somit war die 17-Kilometer-Runde nach Cache 4 schon dahin. Und das soll bitte schön Cacher locken? Also sorry, ihr habt doch keine Ahnung. Also nur Blähung, sorry. Aber wenn ihr wirklich die Leute locken... Und dann habe ich mir das angeguckt. Wir haben ja 3, 4 Caches gemacht. Die sind alle überdurchschnittlich. Nichts, wo ich Tränen in den Augen habe, aber schon überdurchschnittlich, sagen wir mal so. Also jetzt auch nicht irgendwie das ist nicht so Mystery-like, sondern schon schick, aber eben nicht, ne? So. Und dafür kann man das schon machen, das lohnt sich schon. 300 Kilometer dafür fahren, nee. Wenn man das alles zusammen machen würde und am Ende die Coin, finde ich das Konzept ja gar nicht schlecht. Nur wenn da Mysteries drin sind, die ich nicht mal gelöst kriege. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Cacher schon deswegen nicht kommen, weil ihnen das alles viel zu kompliziert ist. Ja, schrecklich ist es, also schrecklich. Schlimm ist es ja eigentlich, wenn du dann vor Ort bist und das Ganze auch noch feststellst. Ja, das hatten wir. Ja, dann kann ich das nachvollziehen. Ja. Also und hier der alte... Das ist wirklich, also geht gar nicht. Tresas Weisheit des Tages, keep it simple. Weißt du, du musst bei einer Geotour, lass es einfach, mach es simpel, 17 Kilometer, leg da einfach Tradis, keine Multis. Du hast diese 17 Kilometer vor allem gehabt und viel Beton da drin. War auch teilweise schöne Strecke, aber war so blala. Also da bin ich schon schöner auf Wanderwege gegangen. Also wie hier? Ja, hier ist sogar noch viel schöner, weil es hier so urig aussieht. Also ist aber okay, die Wanderstrecke. Mehr aber auch nicht, okay. Und dann gehen wir, weil wir die Schnauze echt voll hatten, haben wir gesagt, pass auf, da ist noch so eine Tradi-Runde, irgendwie 40 Tradis, die wollten wir eh nicht alle machen, aber wir nehmen einfach einen Teil davon und laufen davon eine Runde. Da haben wir 12 Stück, glaube ich, von gemacht. Aberg. So Plastikdosen, aber absolut wasserdicht, also gute Dosen. Und so hinter den Baum gestellt. Bisschen Moos drauf, das war's. Also superste. Und dann habe ich mal geguckt. Und jetzt kommen die wieder alle mit ihren Scheiße und fliegen. Ja, mach ja, soll es sein. Aber die Geotour, die Caches, hatten so einen Eintrag die Woche. Die am Aberg, die hatten so 10 bis 15 am Tag. Weil da 40 Caches zu holen war. So, Scheiße und Fliegen, alles egal. Aber das lockt 10 Cacher am Tag an. Und nicht einen in der Woche. Ja, das meine ich ja gerade damit. Wenn du musst es einfach... Du musst da jetzt, zaubert bei einer Geotour nichts Außergewöhnliches, wenn ihr eine gute Landschaft habt. Ja. Wenn ihr eine Scheißlandschaft habt, dann lass die Geotour weg. Sorry. Oder so, oder eben so Caches, die du auf jeden Fall lösen kannst, aber nicht irgendwo, wo die Mysteries am Anfang schon, das sollst du irgendwas Origami-mäßig da zusammenfalten und dabei was rauskriegen. Das habe ich weggeschmissen, den Mist nachher. Und wenn sie diese Geotour an den Aberg und Co. gelegt hätten, 7 so eine Touren, ne, die wirklich aus 40 Tradis bestehen, ich wette mit dir, sie hätten den zehnfachen Zulauf. Was sie jetzt machen, ist keine Geotour. Denn eine Geotour hat doch als Ziel, hol mir Leute, die hier Kohle lassen und die ihren Spaß haben und die erfreut wieder gehen. Das ist doch das Ziel. Erfreute Touristen. Und damit kriege ich halt die Masse. Die 10 Cacher, die jetzt da im Jahr kommen, weil sie eben Spezialisten sind und deswegen dahin fahren. Und du siehst auch, was da für Leute kommen. Der erste hat gleich einen großen Bericht geschrieben, wie er die Tour in 2 Tagen erledigt hat. Genau. Und die Leute will die Stadt gar nicht haben. Die lassen nämlich eh kein Center. Nee, ja, es ist, vielleicht sollte man sich dieses Beispiel an diesen Wandercaches nehmen. Die Wandercaches sind für ein ganz eingeschränktes Publikum, das gerne mal läuft. Ja. Aber dieses Publikum läuft halt gerne. Das Publikum möchte nicht rätseln, das Publikum möchte am Ende die Dose haben, aber die möchte mit einem Multi, mit einem Wandercache geführt werden. Genau. Alle Fragen dazwischen sind wirklich pipi einfach. Oder du Bilder. Siehst es, Bilder, meistens Bilder. Bilder aber, zuordnen ist am besten. Ja, oder du stehst halt einfach davor, was ist links neben dir, ein Geländer. Okay, ja, nimm, ja, genau. Ja. Und am Ende haben das Ding und die kriegen durchgängig gute Noten, weil die Erwartungshaltung so ist. Und bei einer Geotour auch. Ich gehe dahin, ich möchte die Geotour beenden. Genau, auf jeden Fall. Ja? Ich will doch nicht noch 5-mal dahin fahren an den gleichen Ort. Also, genau. Ich finde diese Geotour Paderborn ein einziges Desaster. Die ist sowas von am Thema vorbei, ich kann es gar nicht beschreiben. Ja, du hast mir ja mal gesagt, guck das an. Da habe ich gesagt, wollen wir etwa da zusammen gehen? Ich denke schon, was ist mit Jörg los? Hier plötzlich soziale Beziehung? Nein. Das war. Und dann habe ich mir die angeguckt und dann habe ich nur gesehen, Geotour ist ja erstmal übertrieben. Ja. Es gibt ja erstmal irgendwie. 7 Stück. Ja, irgendwie 7. 7 Wandertouren sind. Aber sind nicht 7. Ja, es sind ja halt nicht. 7 verteilte. 7 verteilte irgendwas mit irgendwelchen Caches drin. Also nicht nur Tradis, sondern auch Multis. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, leck mich doch am Arsch. Und auch Mysteries, wohlgemerkt. Also, too much. Ich fand auch, also das ist, was die da machen, ist Selbst-Onanie. Also die sind ganz stolz darauf, was sie da gelegt haben. Das können sie auch sagen. Das ist eine schöne Tour, das ist gar keine Frage. Auch schöne Caches. Aber da wird sich nur selber gefeiert. Wie gesagt, ich kriege da abends gleich eine Mail. Ja, warum ich denn den Cache zerreißen würde, ich hätte ja erst mal schreiben können. Dann habe ich zurückgeschrieben. Also, an wen schreiben? An ihn erst. Dann habe ich zurückgeschrieben, pass auf, ich habe doch im Log gar nichts zerrissen, sondern ich habe das beschrieben, wie es uns gegangen ist. Und wirklich dieses Mal, ich habe das nicht zerrissen. Ich habe das Log ja auch veröffentlicht. Ich habe es verlinkt, also man kann das ja nachlesen. Und der war nicht für uns lösbar. Und damit ist die ganze Tour hin. Ja, dann kam die nächste Mail. Aber ich hätte ja mal schreiben können, wo eigentlich das Problem lag. So ist das ja gar keine konstruktive Kritik. Also jedes Mal fing der an, mich richtig anzupumpen. Da habe ich nochmal zurückgeschrieben. Hör mal, da steht drinne, wo es gehakt hat. Wir haben das nicht begriffen, dass das eine Telefonnummer sein soll. Der kam die nächste Mail. Dann habe ich geschrieben, pass mal auf, findest du deinen Ton eigentlich in Ordnung? Du schreibst mir was von zerrissenem Loch und pröbelst mich hier in einer Tour an. Da kam die nächste Mail. Ja, könnt ihr ja mal ja nicht mit reden mit mir. Und dann wäre das jetzt ja wohl, da bringt ja nichts mehr drüber zu reden. Junge, wenn ihr so Touristen locken wollt, ihr habt doch einen Arsch offen. Also ihr vertreibt da auch noch den letzten Cacher höchstens. Ich kapier die Leute auch immer nicht. Ganz ehrlich, wenn ich Kontakt will, dann gehe ich irgendwie im Puff oder so mit anderen Leuten, die ich nicht kenne, oder Bibelstunde. Ja. Ich mache meinen Log. Das Log soll, weißt du, ich habe da keine Hintergedanken in dem Log. Ich schreibe das einfach rein. Meine sind relativ kurz. Was mir passiert ist. Bei dir auch. Ja. So, ich möchte danach keinen Kontakt. wenn der Owner einen Kontakt hat, aber das Lok soll den Owner nicht angreifen, das soll so eine Tour nicht schlecht machen, das stellt meine individuelle Sichtweise auf den Geocache zu. Die Tour habe ich durchaus kritisiert, das habe ich ihm auch geschrieben, es geht gar nicht um seinen Cache, sondern dass ich die Tour kritisiere, weil ich sie jetzt nicht zu Ende bringen kann. Ja. Und das ist ihm, nee, dann wäre das alles schlimm und alle hätten das ja gelöst, wobei ich mir erstmal geschrieben habe, Junge, nur weil kein DNF gelockt wird, heißt das doch lange nicht, dass das keiner geschafft hat, außerdem rufen die dann sich gegenseitig alle an oder sie wissen vorher schon, an welcher Dose der Stempel ist. Du glaubst doch nicht, dass der Typ, der das in 2 Tagen geschafft hat, das ohne alles vorher zu wissen gemacht hat, das glaubst du selber nicht. So, jetzt kommt das nächste Team hier. Oh, man muss ja eigentlich nicht zu zweit. Nee, ich glaube, sind so die Vorhut. Achso, die haben Verluste schon, dachte ich. Ja, irgendwie... Na gut. Also, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt kommt mal jemand, wollte ich gerade sagen, du siehst so selten fröhliche Leute, aber jetzt kommt ja tatsächlich einer mal mit einem Lächeln im Gesicht. Okay. Ja. Das Team ist sehr weit zerstreut. Was ist denn das für eine Skyline? Ist das Berlin oder was? Keine Ahnung. Dann kommen wir noch mehr. Ja, guck mal, schön. Und dann geht's da, ja, lass mal alles mitschleppen, was ist ja unglaublich. Erstaunlich auch, was alles dabei ist. Junge. Ich sag, da musst du auch Bock haben. So, okay. Geotour Paderborn, ich kann nur eben, also nicht mal abraten, aber guckt es euch vorher genau an, damit ihr entscheiden könnt, ob ihr das wirklich machen wollt. Die ist echt nicht so simpel und so richtig verständlich, finde ich sie bis heute nicht. Also mir ist immer noch nicht klar, ob dieser Multi extra 5 Kilometer sind oder ob die in den 17 Kilometer drin sind. Da schrieb er zurück, ja, steht auch da im ersten Cache drin, dass das 17 Kilometer sind. Ja, das hieß ja, dass der Multi direkt auf diesem Track lang führt. Dann ist das ein One-Way-Multi über 5 Kilometer. Ist auch scheiße. Also das ist alles. Weil du musst dich ja nach 5 Kilometern, da kommen ja zwischendurch Tradis, da musst du dich ja noch zwischendurch noch irgendeine Station für den Multi mitmachen. Ja, also das war mir alles irgendwie völlig schräg. Ich finde wir haben auch storniert tatsächlich in Büren die Ferienwohnung. Wir fahren jetzt Rheinsteig weiterlaufen. Das ist viel einfacher und schöner. Bleibt als Owner souverän, kann ich nur dazu sagen. Das kommt noch dazu. Also ihr habt jetzt schon mal, kann ihr euer Touristiker schon mal melden, die ersten Touristen habt ihr schon mal verloren, die haben storniert, die fahren jetzt nach Koblenz und laufen den Rheinsteig. Dich wollen wir ja auch nicht haben, solche Bäckerläufen. Ja, das kommt als nächstes, das glaube ich auch noch. Die merken noch nicht mal, dass es egal ist, solange man Geld mitbringt. Ja, da haben wir ein sehr schönes Lok, fand ich irgendwie. Stopp und Lok in Schweighausen. Ich bin jetzt irgendwie raus, keine Ahnung. Okay. Die Hälfte war dran, die andere Hälfte nicht. So, weiß ich nicht. GC54R3F. Oh, ist mittlerweile archiviert. Aber schön fand ich das Abschlusslog. Da kam wieder einer, der schrieb, Need Maintenance zum wiederholten Male vor Ort. Der Owner kümmert sich nicht mehr. Reagieren oder archivieren? Und der Owner lockte das Archiv mit. Oder Arschlecken. Fand ich auch sehr schön irgendwie. Wo du gerade sagst, souverän. Ja. Das ist sogar fast schon eine Form von souverän. Die nehmen das immer alle so ernst, das Hobby. Das nervt. Wenn ich was an diesem Hobby nervt, ist, dass das alle Leute immer so hochpupen und das so ernst nehmen. Ja. Also wenn es Geocaching nicht mehr gibt, geht die Welt auch nicht unter und die dreht sich weiter. Ich habe eine dazu, guck mal, die sieht das genauso. Jesse HB. Ja, bei Willis Bananenbaum. Ich habe jetzt nur diese Willis Bananenbaum. Ja, also die Loknummer ist GLR1ABKF. GLR1ABKF, keine Ahnung, ob man da suchen kann. Ich komme aus Bremen, ich sag's ja. Und ihr Lok, ich muss es echt mal vorlegen. Ich komme aus Bremen und liege momentan mit einer Grippe flach. Leider kann ich jetzt nicht auf Dosensuche gehen. Wenn ich richtig geschaut habe, konnte ich den Wirt aus Google Earth erkennen. Den Logbucheintrag hole ich irgendwann nach. Geil, die Cache mit Google Earth, das fand ich jetzt schon ziemlich großartig. Wozu auch vor Ort gehen, das ist ja offiziell langweilig. Das war ganz früher schon, aber das ist ja... Ja, aber das ist schon echt... Also, das ist aber geil irgendwie, das ist schon geil. Eine ganz neue Stufe, ja. So, was nicht ganz so geil ist, ist, dass das geistert ja jetzt auch durch alle Blogs, deswegen wir nehmen es nochmal in den Podcast mit auf. Mir kommt das irgendwie so vor, als wenn es das schon mal von der ganzen Zeit gegeben hätte, dass der das Wort Travel Bug registrieren lassen wollte. Ich meine, dass da schon mal was war. Das hatten wir auch im Podcast schon vor einem Jahr oder anderthalb oder so. Irgendwas war schon mal. Auch ein Geocaching-Begriff. Ich glaube sogar Geocaching. Ich glaube, das war sogar der gleiche. Ja. Also der versucht offensichtlich tatsächlich in dem Bereich sich Kohle zu machen, indem er das Wort Travel Bug zusammengeschrieben sich schützen lässt oder lassen will zurzeit. Ja. Und Groundspeak hat nur Travel Blank Bug. Ja, auseinandergeschrieben. Was für Shops dann natürlich echt teuer werden kann. So, das können wir natürlich davon. Also grundsätzlich ist das ja schon mal, kannst du nochmal aufrufen, das ist ein Rechtsanwalt und kein Unternehmen an sich, der das registriert. Ist das ein Rechtsanwalt? Ich weiß das gerade. Das siehst du dann irgendwo. Heißt zwar, Er heißt ja, aber Dr. Sonst, Jura, also ist Jurist, ja. Ja, aber sonst steht da, ansonsten würde da eine GmbH oder so stehen. Man und jetzt, kann schon davon ausgehen. Was davon ausgeht, siehst du zum Beispiel in diesen ganzen Begriffen, die er da also er sich hat registriert auf hat. Alles, auf Bettwäsche, Bekleidung, Wäsche. Und wahrscheinlich was auch auf Bademoon. Was? Auf Wirkwaren? Schweißsaugen, Strümpfe, sieht Schweißsaugen. Er. Ernsthaft, der hat also Strümpfe und aber auch Strümpfe, Schweißsaugen. Will er das drauf? Ja, also die Einspruchsfrist endet, das steht da nämlich auch, am 21. Nee, warte mal hier. Ja. Nee, am 9. Ablauf der Widerspruch, 9.10.2017. Genau. Ich hoffe, dass Groundspeak, dass es irgendjemand Groundspeak gemeldet hat, dass Groundspeak irgendwelche Blogs liest. Ja, aber ob sie das dann. Ja, eigentlich müssten sie dagegen vorgehen. Wegen Wortähnlichkeit kannst du das dann wahrscheinlich nicht mehr nutzen, nicht in diesem Umfang. Ja. Du musst ja ein berechtigtes Interesse dann auch vorweisen, sonst kannst du, ihr habt gerade so einen Vortrag gehört, sonst wäre es nämlich eine bösartige Sicherung dieses Wortes. Das ist es sowieso, ja, nichts anderes. Ey. Also nur als Info für alle, seid vorsichtig mit dem Wort Travelbug zusammengeschrieben, vor allem wenn ihr einen Job habt, sonst kann das echt teurer Spaß werden. Nee, das kann für alles ein teurer Spaß werden, das kann auch für Blogs. Wenn du dafür keine Werbung und für nichts machst. Ja, aber wenn du Werbung machst für irgendein Ding, was Travelbug auseinandergeschrieben heißt, du schreibst in deinem Blog aber Travelbug, könnte das schon wieder eng werden. Aber da könnte, also das glaube ich, lohnt sich für den Juristen nicht. Der sucht nach Shops, da bin ich mir ziemlich sicher. So im Privatbereich wird das schwieriger, das durchzusetzen. Wenn dann natürlich noch ein bisschen wehrst, dann ist das für ihn schon zu teuer. Ja, wenn er es selber gemacht hat. Keine Kosten, nur Aufwand. Ja, aber die sind schon, ich sage ja, wir klagen ja immer noch wegen unserem Klo-Mieter. Da hat der Anwalt auch schon gleich gesagt, oh mein Gott, dass er nicht mal Kosten decken. Also das wollen die nicht, solche kleinen Scheißkram. Anwälte, da haben wir es wieder. Naja, ja, okay, ja, also ja, passt. Nee, nachdem ich bei dem Anwalt war, habe ich sowieso den Glauben an die Welt wieder verloren. Also deutsches Recht, das ist schon faszinierend. Ehrlich. Also denkt dran, wenn ihr jetzt unsere Klopapier-Idee auch noch klaut, ja, schreibt Travelbug auseinander. Denkt an die Stammhörer. Da könnte man Travel-Kack draus machen. Ja, das stimmt. Einverschreiber. Lass mal die Wortmarke hier aus Lüneburg aus dem Wald eintragen. Travelkack. Dann haben wir einen richtig guten Wandercache. Ja. Den müssen wir einfach empfehlen. Ja. GC6XRXE. GC6XRXE. Das gelbe N. Wandercache Naturistenweg Undelo. Ist hier bei uns in der Nähe. Ja. Bin ich schon mit Paulettentapier gelaufen? Ja, gab, sagen wir die Schleifspur. Gab einen riesen Aufriss in den ganzen Mittwochszeitungen. Dass das ja, also wenn da Kinder kommen, dann sind die nackte Menschen. Nackte Menschen, da habe ich auch gedacht, aber seid ihr alle noch ganz dicht? Oder? Also ganz ehrlich, also muss man vielleicht mal zusagen, es ist halt ein Nacktwanderweg. Ja, aber möchte ich jetzt auch nicht langlaufen, wenn die Mücken mich hier schon in die Hände stechen, möchte ja, ich jetzt nicht an den Nacktwanderweg denken. Aber drauf geschissen, dass sie doch da laufen, ey. Also das ist so wieder so eine typische künstliche, wie in Amerika, so eine Aufregung. Ja. Weil sie mal davon ausgingen, da rennen nur Perverse rum, die sich da einen runterruppeln, ja, wenn sie nackte Leute sehen. In Wirklichkeit gehen da einfach nur Touristen lang, ja, und die sehen nicht alle aus wie Heidi Klum. Die möchtest du auch nicht sehen. Bei manchen ist der Bauch so tief, dass du nicht sicher sein kannst, aber nicht doch noch ein Höschen anhat. Das stimmt. So, und alle anderen, die sich darüber aufregen, die gehen da sowieso nicht lang. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du da zufällig lang wanderst, du kannst den Weg. Ist ein Witz. Also, wenn du den Weg du wirst darauf hingewiesen, dass du an diesem Naturistenwanderweg bist, ja, mehrmals. Ja. Wenn du genau diesen Weg mit Sachen läufst, dann ist es pure Absicht. Ja. Du kannst den Weg höchstens mal kreuzen. Ja. Und dann musst du halt damit leben, plötzlich einen Nackten zu sehen. Also, ich werde mich da jetzt hinsetzen, stundenlang warten, mal gucken, ob es sich lohnt. Weißt du, das sind die Leute, die auf dem Herrenklo in die Kabine gehen, ja, damit niemand den kleinen Pullermann sieht am Pissoir. Ja. Ja? Also der Cache selber, eine Dose im Wald, die finalen Koordinaten werden an virtuellen Wegpunkten auf einer 10 Kilometer Wanderung ermittelt. Der folgt dem Naturistenweg. Man muss es aber nicht machen, man kann ihn ja auch an einem kühlen oder regnerischen Tag laufen oder den Ignore-Button benutzen. Also auch keine Vorschriften oder so. Ich finde es gar nicht schlecht, ich werde den auch irgendwann machen. Im Winter wahrscheinlich. Mit Sicherheit nicht nackig. Nee, ich habe da auch so kein, also wenn die da laufen und ich bin da auch so, das ist nicht mein Problem. Also ich mache mich nicht nackig, nur weil die anderen da nackig laufen. Das ist mir echt egal. Da bin ich ziemlich schmerzbefreit. Du musst das machen wie Paulettentapier und ich, einfach Dödel über die Schultern losgehen. Ja, und nach den ersten Kilometern merkst du gar nicht mehr, dass du nackt bist, außer wenn du mal runterrutscht. Bis die Mücken kommen oder die scheiß Zecken. Über die Schulter, der darf nicht auf dem Boden schleifen. Ja, sonst wird es schwierig, aber die Mücken, naja. Weißt du, glaubst gar nicht, in was ein Wald, ein Lauf für Zecken lauern? Wieso habe ich eigentlich Cash beim Zahnarzt? Fällt mir gerade so auf. Ja, weiß ich nicht. Du hast tatsächlich. Ich verstehe das mit dem Geocache. Nee, das ist normal. Es gibt nur das normale Leute. Achtung. Also auf Geocaching-Tour. Ja? Neues aus Sondershausen. Das heißt also wirklich so. Es ist jetzt nicht so, wie wir das jetzt vorlesen. Da gibt es übrigens eine Sonderschule auch. Was war heute los bei Zahntechnik Zelma GmbH? Die 8. Klasse der Östertalschule Sondershausen besuchte uns während ihre Geocaching zur Berufsfindung in den Räumen der Zahntechnik. Der Satz ist so beknackt und verwirrt, der sagt eigentlich schon alles über dich. Was bitteschön hat denn Zahntechnik, Berufsfindung und Geocaching, also dass man das überhaupt in einen Satz kriegt? Die Schüler der Klasse 8a, die fragen sich vermutlich, die sind jetzt auch irgendwie... Hallo, ich bin Samantha aus der Sonderschule in Sondershausen. Das ist, ganz ehrlich, die sind doch nicht ganz dicht, oder? Also das hat doch nun gar nichts miteinander zu tun, oder? Nee. Ich habe so mit reingenommen, weil ich fand es so schräg, das musste man echt mal erwähnen. Ja, das ist aber so... Weißt du, du stehst manchmal vor dem, als Lehrer, vor dem, was machst du jetzt mit deinen Schülern? Und dann bist du als Lehrer vielleicht auch so, oh, ich möchte eigentlich gar nicht so weit weg, ich möchte irgendwas hier in der Gegend. Und dann kommt das Wort Geocachen. Ja, und dann gehst du. Also völlig schräg, das Ganze. Also das war so abgehoben, weißt du. Dann hat das Abendblatt jetzt auch mal was berichtet über Geocacher. Das Abendblatt, für alle, die es nicht wissen, ist so die Hamburger Zeitung. Abendblatt, ja, genau. Jäger über Geocacher, die sind nicht ganz frisch im Kopf. Haben sich natürlich den einzigen gesucht, der da wieder rumgepöbelt hat. Irgendein Jäger hat sich also so über Kescher ausgelassen. Wobei ich mich frage, was hat der eine Zeitung zu suchen? Wer soll den ernst nehmen? Der Einzige, der gleich wieder ernst genommen hat, ist dann tatsächlich JR gewesen. Ja, aber das finde ich gut. Umfangreiche Stellungnahme. Ja, aber das ist Trolling. Und sorry, irgendwer schrieb dann, weil JR schrieb das dazu und sagte, man muss ja auch mal dafür einstehen oder irgendwie so, hat er geschrieben. Ja, für einstehen und eine Mail schicken. Ja, ja, und da kam auch durchaus mal auf Twitter die Kritik, naja, manche wollen dafür einstehen und manche wollen sich auch nur selbst darstellen. Also die Kritik konnte ich durchaus verstehen. Ich fand seinen Brief auch schon echt trollen. Also ja, der war nett geschrieben, aber letztendlich stand da auch drin, was bist du für ein Idiot? Also ja, aber solche Leute gibt es ja halt auch immer und vielleicht kriegst du ja dadurch auch mal eine andere Denke hin, weil der ist gefangen. Ja, aber einer, der sich ins Abendblatt setzt und sagt, die Geocacher sind nicht ganz frisch im Kopf, das ist, als wenn ich einen Nazi zum Kommunisten machen will, das wird genauso wenig funktionieren. Sorry, der findet Geocacher scheiße, ja, aber der will niemanden im Wald haben und der wird sich nicht ändern. Nee, aber was habe ich denn jetzt heute in der Zeitung gesehen? So ein Riesentransparent, dahinter irgendwie 20 Schafschüchter, tötet den Wolf, denn er tötet unsere Schafe. Ist das so? Endlich? Ja. Da habe ich ganz schön drauf gewartet. Und die Jäger auch. Ich weiß gar nicht, was los ist. Es ging in den letzten irgendwie 4 Wochen ging das jetzt so hoch und jetzt kann man diesen Wolf, den wir mühsam angesiedelt haben. Ja, ich habe, als der angesiedelt wurde, gesagt, mit Heike, wetten wir, in spätestens 5 Jahren wird er wieder ausgerottet. Das war mir sowas von klar. Geht jetzt schon los. Ja, gut so. Weg mit dem Dreck. Den braucht keiner. Kann mir noch so einer beschimpfen. Sorry, aber dieses Tier hat nichts mehr zu suchen in der heutigen Zeit. Das ist so ein dämlicher Anachronismus. Ja. Also wenn jetzt, ich finde es halt so, wie soll ich sagen, ich finde es halt so widersprüchlich. Erst das Tier anzusiedeln. Du siedelst ja nicht einfach so einen Wolf an. Da gibt es ja vorher Planung und es wird mit allen beredet. Ja, nee, eben nicht. Doch. Nee, mit den Jägern jeden Fall. Ja, mit den Jägern, aber bei uns im Dorf hat den keiner gefragt. Und mit den Schafschüchtern auch, weil die kriegen nämlich für jedes gerissene Schaf richtig Kohle. Und die kriegen die Sicherungsmaßnahmen auch noch bezahlt. Und dann frag mal so ein Schaf, der kriegt für jedes gerissene Schaf Kohle, genau. Und da hat er seine 2 Schafe, die gerissen wurden, tatsächlich bezahlt bekommen. Die 20 Stück, die ins Wasser gelaufen sind vor Angst in der Elbe und ersoffen sind, kriegt er nämlich nicht bezahlt, weil die nicht gerissen wurden. Ja, ist ja keine Elbe. Aber der doch, natürlich, die sitzen doch auf den Deiche. Junge, ich komme vom Dorf. Ich kenne die Schafzüchter da. Die haben ihre Schafe oben schön auf den Deichen. Und die sagen jetzt, weißt du was? Ja, aber hier ich hole meine Schafe da weg. Und jetzt kommen nämlich die Deichschützer und sagen, dann können wir die Deiche nicht mehr schützen. Weil wer soll die denn alle mähen? Ja, da oben, klar. Aber jetzt hier ging es um diesen Fall Lüneburg. Ja. Ja, also. Aber die ziehen ja rum. Bei uns ist das der Fall oben in Kening, wie es da heißt, ein Stade da oben. Sie haben Probleme, weil sie die Schafe nicht mehr auf die Deiche lassen können. Wenn die aber die Deiche nicht verdichten, indem sie da oben laufen und das halten und das kurz halten, kannst du die Deiche nicht mehr pflegen. Dieser Wolf ist heute, das war von Anfang an klar, das ist nicht machbar. Aber alle haben diesen Klugscheißern von den Grünen geglaubt. Oh, der ist ja vorsichtig und der haut ab, wenn du kommst. Und du stellst dich fest, oh, er gewöhnt sich langsam an Menschen und haut nicht mehr ab. Das ist jetzt aber doof. Ja, aber das Thema haben nicht einfach so die Grüne durchgedrückt. Da waren auch die jahrelang die Jäger eingebunden. Ja, und dafür. Aber und nicht jetzt die Dörfler. Kein Mensch hat das gehört. Und wenn wurde ihnen erzählt, ja, da machen wir Zäune, da sorgen wir für, die halten wir kurz, die kommen nicht an die Schafe. Das wurde denen allen erzählt. Und jetzt beweist sich gerade, dass das so alles nicht geht, wie es geplant war. Dass dieser Wolf sich leider nicht dran hält, was ihm vorgeschrieben wird. Was mir verfehlt, sind auch so Schilder, Wolf verboten am besten. Da wird er dann vorbeigehen. Nee, sorry, aber das war alles so absehbar. Dieses Tier ist heute, das kannst du nicht bringen. Ich warte noch, bis das erste Haustier tot da liegt oder das erste Kind. Und dann war es das für den Wolf. Endgültig. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Ich finde es einfach so, so dumm. Ja, also ich bin noch völlig unentschlossen, welche der beiden Parteien ich dumm finde. Aber ich finde es einfach so widersprüchlich, ja, heutzutage. Ja, aber du willst, der wollten sie den Wolf. Ja, und warum nicht Bären? Sie haben ja auch mal gelebt, müssen wir auch noch ansiedeln. Haben sie doch probiert, dann lief er zufällig über die Grenze nach Bayern und dann war er hin. Genau, der Carbono, und wurde ihnen klar, klappt doch nicht so gut. Und der Wolf ist nicht viel anders. Also Tiere, die den Menschen gefährlich werden, kannst du doch nicht wieder ansiedeln. Das ist einfach Schwachsinn. In so einem dicht besiedelten Land wie Deutschland, vor allem in so einem zersiedelten Land wie Deutschland, wo wirklich überall noch ein Dorf um die Ecke steht. Das kann doch nicht funktionieren. Oh, jetzt kommt mal ein Joggerin vorbei. Na, die stört uns nicht so. Wir machen das ganz einfach so. Wir machen Benimmkurse für Wölfe. Ja, das würden sie auch noch anbieten. Für Wölfe, das machen wir. Da in Stade hatten sie eine Riesensitzung mit Jägern und allem drum und dran, um das mal zu klären. Da ist auch so eine Schützerin gewesen. Und die fing dann dazu erzählen, ja, man könnte so Elektropfosten mit Ultraschall aufstellen. Erstmal steht auch tatsächlich in der Zeitung, wurde sie minutenlang ausgelacht. Die haben sich echt auf den Boden gekriegelt, die Bauern. Die haben gesagt, na gut, wenn sie uns 80.000 Euro mitbringen, dann kann ich zum Beispiel mein Feld mal komplett einzäunen. Sonst kann ich das nicht. Die müssen nämlich irgendwie im Abstand von 3 Metern oder so stehen. Was haben die denn für Vorstellungen, diese Frau? Die ist doch einfach nicht ganz dicht. Die findet einen Wolf toll und hat ihn mal im Zoo gesehen. Das war auch alles, was sie zur Expertin macht. Ich dachte immer, das wird bezahlt für die. Oder so, es muss ja so. Also es ist doch lächerlich. Also die Frau wurde da wohl mehr oder weniger rausgeschmissen aus der Versammlung, weil die einfach nur so einen Schwachsinn erzählt hat. Ja. Und die Jäger selber sagen ja, die haben ja jetzt den doppelten Spaß. Die wollen die jetzt auch jagen dürfen. Ja, haben sie wieder Spaß, haben sie wieder was sie auch noch abknallen können. Weil in Finnland haben sie zum Beispiel als Beispiel genannt, da wird mit Problemwölfen nicht lange diskutiert. Da kommt die Polizei und erschießt die. Gibt's doch Jäger, wo die erschießen, ja. Ja, aber hier wird ja noch, ja, darfst du ja gar nicht erschießen. Obwohl der darf mitten im Dorf auf dem Marktplatz sitzen und trotzdem darf der nicht erschossen werden. Ja. Ja, ist so. Das Gesetz im Moment. Ja, weil das irgendwie ein Anzuchtprojekt ist, wie auch immer, und noch zu wenig da sind. Ja, deswegen hängt das so zusammen. Wir müssen jetzt, dann auf jeden Fall auch mal da hochgehen, jetzt, später. Ja, klar. Jetzt explodieren aber die Populationen. Aber ist auch ein anderes Thema. Also irgendwann wird auch der erste Kescher einbegeben. Sind wir eigentlich drauf gekommen? Wollen wir mal sehen. Achso, Jäger, aber nicht ganz genau, über den Jäger, genau. Ja. Und was so bei den ganzen Geschichten rauskommt, haben wir dann ja wieder. Welcher Ort war das, hatte ich da dazu geschrieben? Bischofszell. Ne? Bischofszell verbietet das Keschen immer ganz. Das ist aber, weißt du, ich glaube, wir sind gerade wieder in so einem Sommerloch. Ja, aber die Verbote sind ja nicht Sommerloch, sondern die sind ja real. Also ja, die sind ganz real. Hier kamen jetzt die Geocacher-Trempel, trampelten Wald und Nester kaputt und störten die Ruhe der Tiere. So der Waldpräsident Walter Böll, ich weiß nicht mal, was ein Waldpräsident ist, davon mal ab, aber darum gilt. Er ist gewählt von den Bäumen. Darum gilt auf dem Waldgebiet der Bürgergemeinde Bischofszell in Thurgau ein Verbot für die Schnitzeljagd per GPS. Also die haben es tatsächlich komplett verboten. Ja. Und er schrieb auch, zur Not räumt er die selber ab. Ja, soll er machen. Vielerorts zählt man auf das gute Benehmen der Schatzsucher und geht davon aus, ja sorry, da kann ich euch als erfahrener Geocacher sagen, nö, tut das nicht. Die haben kein Benehmen. Das ist einfach so. Das zeigt die Masse immer wieder. Also. Und Wolfenbüttel zum Beispiel, die finde ich ja noch geiler. Ne? Da hat ja Mika über Facebook drüber berichtet. Mhm. Entwurf, Landkreis Wolfenbüttel. Auslegen von Geocaches muss genehmigt werden. Paragraph 6, anzeigepflichtige Maßnahmen. Im gesamten Schutzgebiet sind die nachfolgenden Maßnahmen innerhalb der genannten Frist, bla bla, die Neuauflage eines Geocache 4 Wochen im Voraus. Die Idee halte ich für selten dämlich. Also prinzipiell finde ich die Idee gut, kann ich dir mal was am Kopfhörer entfernen, weil du bist jetzt auch irgendwie, du schreibst mit jedem Geocache, dass du den Landowner gefragt hast, was du natürlich nicht hast. Ja. Die werden natürlich. Ja, aber jetzt sitzt da, also. Verfahrensmäßig kannst du das vergessen. Ich sag mal, wollte gerade sagen, die Hundekacke muss eingesammelt werden, ne? Nur, dass in der Wolfsburg zum Beispiel, obwohl wir eine 20.000 Einwohnerstadt sind mittlerweile, sie nicht mal Ordnungsamt Leute genug haben, um das mal in den Griff zu kriegen. Wer soll bitte die ganzen Geocaches genehmigen? Muss ich mir das vorstellen. Stellen Sie jetzt Geocaching-Genehmiger ein oder wer bezahlt das? Also das bezahlt keiner und deswegen wird das auch. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe bei uns in der Gegend, da haben wir so einen Trimmlichtpfad im Wald. Das war irgendwie in den 60er, 70er mal innen, ja. So sah er jetzt auch aus, ziemlich heruntergekommen. Dann habe ich gemeldet, ja, die Station existiert nicht mehr, die nicht mehr, die nicht mehr und dafür die Beschreibung. Ja. Meine Hoffnung war natürlich, dass es repariert wird. Ja. Es ist komplett abgebaut worden. Genau. Ja, die ist genau. Klar. Kann so, und so wird es da auch laufen. Ja. Die wird die erste zwei, drei Genehmigungen machen, ja. Da geht sie noch durch und danach wird sie einfach abgelehnt, ja. Stumpf abgelehnt. Da gehe ich auch von aus. Also das halte ich deswegen auch für keine sinnvolle Lösung. Außerdem. Aber ja, aber ich finde, sorry, wir haben zu viele Geocaches. Und guck dir bitte diese, ich weiß nicht, wo ihr diesen ja. 40er Wald gemacht habt. Ja, wie das da aussah. Das war absolut in Ordnung, weil die alle okay. am Weg lagen. Okay, dann hat es gut gemacht, aber meistens ja nicht so. Nee, hat er wirklich. Also es sind Wanderwege am Berg, wunderschöne Gegend, echt tausendmal schöner als die Geoturm, muss ich echt sagen, war wirklich schöner. Die Cache ist langweilig, aber hinterm Baum, also du musstest nie den Weg groß verlassen. Das war top gemacht, was er da gebaut hat. Also super einfach. Aber jetzt guck mal, wir gucken jetzt gerade so hinter so ein Gitter auf so einen Baum, der so ein bisschen im Gras steht. Ja, da darfst du nicht hinlegen. Ja. Genau, wenn jetzt hier so ein Ding wäre, die meisten Owner würden es genau dazwischen reinlegen. Ja. Und nach 100 Leuten hast du da einen Trampelpfad, der dahin fährt. Ja, die Frage ist nur, ob das irgendwen stört, was daran schlimm ist. Ja, irgendwann geht hier die Stadt durch und seht, da laufen immer Leute hin. Ja, ja, natürlich. Und das, wenn du da so eine mehrere drin hast und dann kommt zu so einem Typ, dass sie sagen, ja, aber, die laufen dran da immer. Aber mit der Begründung musst du Cachen einstellen. Ja. Weil wenn die nur noch am Weg liegen dürfen, dann brauche ich nicht mehr losgehen. Ja, und dann ist der Sinn weg. Nee, ich meine jetzt, wenn du so viele auf dem Haufen hast und wenn du ganz Deutschland betrachtest, mach die Karte auf, sind extrem viele Geocaches. Ich sage ganz einfach, weiß nicht, 500.000 Geocaches hast du immer noch genügend. Ja, Sättigungsregel, dass sie die abgeschafft haben, war ja auch selten dämlich. So, und dann entstehen solche Probleme nicht, weil die entstehen, der läuft ja nicht täglich durch den Wald. Der ist irgendwann mal mit irgendjemandem durch den Wald, der sich darüber aufgeregt hat, dass es da so scheiße aussieht. Ja, klar. Und in einem Gebiet, wo viele Geocaches liegen, sieht es scheiße aus. Wo ein Multi liegt oder wo gar nichts liegt, oder eine virtuelle Station ist, was ablesen muss, da siehst du das nie. Aber auf einem Powertrail oder mehrere in der Nähe liegen, siehst du immer diese Trampelpfade. Da suchst du ja auch nicht. Du siehst den Trampelpfad und gehst da lang. Dann ist die Frage aber, wo willst du da die Grenze überhaupt ziehen? Die diskutieren immer alle über Umweltschutz, bla bla bla und sind dann zum Beispiel Nachtcache-Fans, wo ich immer sage, sorry, aber Nachtcache zum Beispiel ist für mich an sich schon nicht umweltschonend, sorry. Also damit störe ich Tiere im Wald, Punkt. Da brauche ich nicht mal drüber nachdenken. Das ist alle Ausreden, warum das nicht so ist, alles Quatsch, es tut mir leid. Ich habe mich schon, also 2005 schon meinen ersten Nachtcache gemacht und fand den geil, habe gerne Nachtcache gemacht, habe aber schon immer das Gefühl gehabt, irgendwie so wirklich verloren hast du hier im Wald nichts. Wenn da einer gekommen wäre, ne, ob ich recht habe oder nicht, ich wäre trotzdem immer eher gegangen, weil ich immer denke, nee, hat er ja eigentlich recht, ich habe hier nachts im Wald nichts zu suchen. Weil immer wieder doch Tiere abhauen, aufgescheucht werden und. Ich finde ganz schwierig Nachtcaches für mich. Also du kannst auch nicht. No-Go. Warst du bei den Pfadfindern, warst du auch nachts im Wald? Ja, finde ich genauso daneben. Eigentlich, mein persönliches Gefühl ist immer, sorry, ab Dunkelheit hat überhaupt niemand im Wald was zu lassen. Da lass doch die Tiere mal. Das würde ich jetzt nicht so sehen. Ich würde sagen, wenn ich da nachts durchgehen möchte, dann gehe ich da durch. Ohne ein Verbot geht's auch. Ich gebe dir aber recht, bei so einem Geocache, der zieht ja natürlich über einen längeren Zeitpunkt kontinuierlich Leute an und gerade Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Ja, vielleicht eher Freitag, Samstag. Ja, klar. Und gerade in der dunklen Jahreszeit, häufiger als in der Sommerjahreszeit, könnte man drüber nachdenken, wo wir die Grenze ziehen sollen. Ja, es hätte so eine, die Sättigungsregel hätte einfach weiter bestehen müssen. Ja, vielleicht hätte Groundspeak einfach auch mal einen Geocache-freien Monat ausrufen müssen. Sollten Sie mal wieder drüber nachdenken, ob Sie die Sättigungsregel nicht auch doch wieder einführen, finde ich auch. Also das war schon sinnvoll. Ja, oder ich sagen einfach mal, alles, was diesen Monat reingeht, wird überhaupt nicht gepublished, wird nicht bearbeitet, fliegt komplett in die Tonne. Oder wir kümmern uns mal darum, diese archivierten Geocaches, das stärker nachzuvollziehen. Geht das Gepöbel wieder los? Natürlich geht das Gepöbel los. Aber obwohl, da machen sie ja jetzt was. Also es wird ja jetzt schneller, mit diesem komischen Algorithmus, da soll das ja schneller archiviert werden. Das finde ich. Oder auch schneller gefunden werden. Ja, aber auch ohne die nicht warten, werden mal gesperrt unter Umständen und so. Also das finde ich gar nicht schlecht, die Ansätze. Das ist alles auf händisch wieder auf die Reviewer ausgelagert. Ich würde da einfach eine AI bauen und Groundspeak hat das Geld. Einfach sieht. Das ist, glaube ich, auch automatisiert. Das kriegst du ja mit, wenn NM kommt und danach vom Owner kein in Ordnung bringen, Lock da, das kannst du ja durchaus automatisieren schon. Ja, aber ist es das automatisiert? Weiß ich nicht, aber es sollte kommen. Also ich glaube, bei JR oder irgendwo hatte ich das gelesen. Also ich, macht ja durchaus Sinn. Ich bin absoluter Fan davon. Weißt du, dann einfach so, ja, dann kommt der Lock, bitte hier in zwei, dann ist zwar die Dose noch nicht weg, aber der Cache weg. Und dann einfach drauf hin, die, was weiß ich, nach 2 Wochen wird dann automatisch nochmal, meldet sich dann jemand, sagt, was ist da los? Ja. 3 Wochen später wird er automatisch archiviert. Und das alles auf einer Routine auflegen, dann bist du als Reviewer auch raus. Ja, das meine ich. Und du ja. erzählst die Leute, die wissen, oh, da kommt jetzt was, da muss ich jetzt mal eben was machen. Der Reviewer kriegt praktisch nur Bescheid, wenn es soweit ist. So würde ich das auch machen. Genau. Und dann das Gebiet danach würde ich gleich mal ein halbes Jahr sperren für jegliche Neuansiedlung da. Naja, das bleibt deren Ziel, möglichst viel Cache zu haben. Das wirst du auch nicht ändern. Und sorry, da haben sie aber auch wieder aus ihrer Warte recht. Siehe, dieser A-Berg, umso mehr Cache ist, umso mehr Leute kommen, umso mehr verdienst du. Das ist einfach. Ja, so. das ist ja für mich, das ist ja nur ein Idealtyp. Ja, okay. Für die ist natürlich klar, die wollen so viel, die wollen Coins, Travel Bugs, Geocaches, je mehr, desto besser. Stimmt, aber sie. Stimmt. Da müssen sie halt ihre Umweltschutzmaßnahmen ausweiten. Ja? Also wenn du heute ein Gebiet, wenn du heute eine Lagerhalle baust oder wo auch immer, und das ist öffentlicher Grund, da musst du eine Ausgleichsfläche schaffen für die Natur. Ja, aber warum, als wenn ich in Groundspeak wäre, würde mir das auch scheißegal sein, solange sich bei mir keine größeren Behörden melden. Ja, ich finde... Ich will Geld, da muss man mal aufhören, die zu idealisieren. Das ist eine Firma, die wollen Geld verdienen. Punkt. Ja, das Thema siehst du ja immer jetzt hier im Sommerloch, dass die Gemeinde sperrt und da gibt's Probleme und dort gibt's Probleme und so weiter. Die haben ja noch nicht mal einen richtigen Ansprechpartner dafür. Und, diese ganzen komischen Vereine da, ja. Und selbst hier, wenn sie auf der Jagd und Hund sind, wo sie dann immer stehen, das ist doch alles von Geocachern irgendwie organisiert. Das ist nichts von, sehr schräg, da ist nichts Groundspeak-mäßiges dabei oder das nennt man ja PR. Ja. Also darum geht's doch, die Leute davor weg schon mal zu nehmen und sagen, ja, scheiße ich die jetzt an wegen dem Scheiß, aber da hinten haben sie wieder einen Baum gepflanzt. Die machen ja doch was, das kann ja mal ein Ausrutscher sein. Ja gut, sie machen ja immer die Zitos dann. Ja. Gibt es wieder zu wenig. Hier gibt es wieder 8 Millionen Zitos. Ja, in der Brunftzeit, wie jedes Jahr. Ja, naja, mein Gott, man kann nicht alles haben. Das ist ja genau der Punkt, sie sagen, aber immerhin machen sie was. Ja, es ist absurd. Nee. Jetzt enden wir doch wieder mit so absurden Scheiß, weil jetzt haben wir eigentlich alles durch. Haben wir da alles schon durch? Ja, ich hatte auch gar nicht so viel. Warte mal, ich gucke nochmal kurz rein. Ich gestehe auch, ich habe es ja auch in der Ankündigung geschrieben. Ich habe auch ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wir machen, die Pause kann sehr lang werden. Ich hab eigentlich gar keine Lust mehr. Ich muss es zugeben. Ey, im Moment habe ich es echt leid, weil so viel Neues kommt nicht mehr und das wird immer absurder und es wird auch immer irgendwie beschimpfender und ich... Ach so, ja, das ist ja schön interessant. Da habe ich ja tatsächlich auch meine 3, 5 Dinge siehst abgearbeitet. Jetzt, auf Facebook hatte ich auch wieder irgendwas dazu geschrieben, dass sie sich mal immer, also ich weiß gar nicht, worum es ging, denn versuchten sie sich bei uns in der Gruppe gleich anzumelden, weil sie da dann rumtrollen wollten. Was sind das alles für arme Schweine? Mittlerweile lese ich Facebook komplett nicht mehr. Also der Account ist nur noch da, um unsere Folgen da, oder wenn wir was geschrieben haben, da bekannt zu geben. Sonst aber das habe ich dir immer gesagt, steuert euch da nicht so rein. Es geht mir alles am Arsch vorbei da. Ja, aber auf dem Teil bin ich jetzt. Aber deswegen frage ich mich, aber dann brauche ich keinen Podcast mehr, weil ich mich sowieso nicht mehr mit beschäftige. Was wollen wir denn noch sprechen, wenn wir das nicht mehr lesen? Nein, dir geht es ja weniger um das Lesen, sondern du kommentierst es und dann wirst du dann angepuppt. Ja, aber das auch wenn wir jetzt hier kommentieren, werden wir auch wieder dementsprechend die Resonanz kommen. Die Frage ist einfach, bringt das, will das eigentlich noch einer hören? Wir wiederholen uns auch. Mir fehlt so was Neues. Ich weiß jetzt, andere Podcasts erzählen wieder, dass, ihnen fällt immer was ein. Jetzt kann ich mich dran erinnern. Ist ja auch schön andere für die. Andere Podcasts geben das Mikrofon mit. Das wird ja auch gleich wieder alles falsch verstanden. Das ist gar kein Vorwurf, ne? Man kann das ja so machen. Also, wir reden jetzt irgendein Kompott heißt der jetzt, ich weiß schon den Namen nicht mehr, der ehemalige Podcast hier aus Hamburg. Ja, der hat jetzt irgendwie das alles umbenannt und wenn ich das richtig verstehe, dann sollen jetzt alle Audio-Files schicken und dann pappt er das alles zusammen und das ist dann der Podcast. Oder auch Enzyklia hat jetzt an der Postbox ein Aufnahmegerät und dann kann man da was reintun und auch mal was raufsprechen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich es aber so entwickelt, dass sich dann echt Freiwillige gemeldet, ich sage jetzt nicht aufgedrängt, sondern gemeldet haben. Sie würden das Gerät nehmen und sozusagen über das Event laufen, wenn Enzyklia selber nicht da ist und die Leute da interviewen. Das hat wohl die letzte Folge war das dann. Das war auch die letzte, die ich jetzt gehört habe bei ihr. Und ich habe sowohl den Kompott sofort abonniert, als ich da reingehört habe in so eine Folge und auch Enzyklia, ehrlich gesagt. Das ist nicht böse gemeint, aber das ist für mich einfach alles kein Podcast mehr. Da laufen dann welche wirklich übers Event, haben das noch nie gemacht, Podcast, versuchen natürlich möglichst witzig zu sein und auch tolle Aufnahmen zu machen. Und das ist halt Geschmackssache. Was das da rauskommt, ist nicht das, was ich hören möchte, um das mal vorsichtig zu formulieren. Genau. Wo kommst denn du her? Wie findest du das hier toll? Ja, ich fand, sie hat das gut gemacht. Das habe ich gerne gehört, die Folgen. Aber jetzt bin ich raus aus der Geschichte. Genau wie hier von dem Hamburger. Ich fand auch, er hat das gut gemacht auf seine Art. Aber was jetzt, wenn jetzt alle da mitmachen, das ist für mich, wie gesagt, das ist keine Verurteilung, das ist auch keine Kritik. Um Gottes Willen muss, hat da jeder sein eigenes Konzept. An uns wird auch genug rumgemeckert, kein Problem. Aber das ist was, wo ich nicht enden möchte mit uns. Das hört sich jetzt wieder so negativ an. Boah. Ist es gar nicht. Ich habe aber keine Lust, dahin zu kommen, dass wir beide anfangen, jetzt irgendwelchen Leuten das Ding mitzugeben, damit die für uns den Content machen und wir bringen es dann raus. Nee, also wenn ich jetzt merke, wir haben ja jetzt mal 2 Monate mindestens Zeit. Ja, locker. Juni bin ich im Urlaub, Juli du. Dann lassen wir in August auch noch vorbeigehen und dann gucken wir mal in 3 Monaten, was passiert. Ich bin im August und du im Juli. Ja, wann immer. Aber also auf jeden Fall gucken wir mal, wie es dann läuft und wie viel Lust wir dann haben. Aber ich habe jetzt keine Lust, wenn uns selber nichts mehr einfällt, irgendwie sowas da zu machen. Ja, und ich. Also, guck mal hier. Guck dir das an. Schon wieder angekommen. Die kleinen Spinnen sind harmlos, die tut nichts. Die sind ja rot, so rot, wie die aussah. Ich weiß, ich glaube, nee, aber da. Ja, aber deswegen höre ich diese Podcasts nicht. Weißt du, ich höre dir vor gerne, so ist es nicht. Also ist jetzt auch, das ist auch nicht als Kritik gemeint. Nee, die können ja ihr Konzept ändern, das ist ja völlig okay. Aber ich will ja aus meiner Warte deswegen. Ich merke immer, dass es mir manchmal ganz gut tut, mich von diesem Hobby zu distanzieren oder sich zurückzuziehen und erstmal alle machen lassen. Und dann nach einer gewissen Zeit einfach mal wieder reinzugucken. Und dann hat man vielleicht auch immer die Begeisterung oder sieht da mal irgendwas Neues. Diese permanente Beschallung mit irgendwelchen Themen. Ich sag nur, oh, jetzt hat der den wieder im Log beleidigt oder der loggt und gar nicht da. Also das kommt ja hier bei uns, weiß ich nicht, zu 100-fach rein. Es nervt mich einfach. Und ja, nur deswegen sag ich, wenn wir da beide nicht reingucken, über was reden wir denn dann? Nee, ich sag ja, diesen Abstand musst du eine gewisse Zeit machen. Deswegen muss man das halt überlegen. Also ich zum Beispiel könnte nicht wöchentlich podcasten. Das wäre für mich auch. Und momentan ist es ganz gut, dass wir eine Pause machen. Ja, ich finde auch, im Moment Urlaub ist das Sommerloch doch da. Also es ist ja auch nichts, was es im Moment gibt. Das ist, im Moment wiederholt sich das auch alles so ein bisschen. Im Moment ist ja gut, was jetzt mal wieder aufkommt. Hochkocht ist dieses Bildthema. Oh, ich habe die Runde da. Ich habe die Runde bei uns gestern gemacht. Das waren 10 Stück plus Bonus. Ja, ich nehme die mit, ich finde die aber eigentlich todlangweilig. Aber es war eine schöne Runde, war eine schöne Gegend. Ist ja bei mir vor der Haustür und ich kannte die Gegend. Also da gehe ich auch sowieso, auch ohne Caches, gerne mal lang mit Heike. Von daher habe ich die jetzt Freitagmorgens mitgenommen. Aber eigentlich finde ich die todlangweilig Dinge. Ich frage mich, ob es eigentlich vielen Geocachern so geht. Also es gibt natürlich immer so Eingeschweifte, die dann komplett alles durchmachen. Ja. Aber ich sehe das bei ganz vielen so, dass die, gerade am Anfang ist man ganz so stark dabei. Dann hören auch ganz viele wieder auf. Ja, ja, ja. Aber es gibt ganz viele, die so einfach so immer mal wieder, immer so mitschwimmen. Ja, und scheinbar hat das Hobby irgendwas, was nicht permanent begeistern kann. Also mich hat 12 Jahre durchgehend begeistert. Das ist jetzt das erste Mal dieses Jahr, wo wir wirklich Einbrüche haben, weil ich auch keine Lust mehr habe. Ja, hat es dich durchgängig begeistert? Du hast einmal pro Woche geocached. Mehrere Mal, okay. Also Abwechsel, manchmal nach der Arbeit, manchmal auch nur am Wochenende. Aber mein Schnitt, da kannst du auf die Statistik, kann man sich ja ausdrucken, aber die eigene, die ist bei mir wirklich wie mit dem Lineal gezogen. Also es ist immer gleichmäßig gleich geblieben. Ich habe nie große Ausschläge nach oben oder unten gehabt. Viele haben ja so Wellen da drin in dieser Anzahl. Genau. Die ist bei mir gerade wirklich wie mit dem Strich gezogen. Bei mir, ich kann es sehen, es sind absolute Wellen. Und während ich zum Beispiel vor 2 Jahren noch begeisterter Eventgänger war, muss ich jetzt sagen, es liegt vielleicht für mich, denke ich immer auf Events, ja, was will ich denn da? Ja, und wenn ich mal zum Event gehe, dann sitzen ja meine Frau und ich mal zusammen, wenn wir irgendwie nichts vorhaben, ist heute irgendwie in der Nähe ein Event. Ja. Ja? Und dann denke ich, ja, können wir mal hingehen, dann gehst du da hin und dann ist irgendwie doch nicht so cool. Ja, ich weiß, was du meinst. Es liegt auch gar nicht am ONA, sondern es liegt irgendwie... Passt irgendwie an dem Tag nicht. Nee, ich weiß, was du meinst. So ist es. Deswegen wundert mich das. Ich habe das tatsächlich 12 Jahre lang überhaupt nicht gehabt, das Problem. Sondern ich hatte auch nie Lust. Ich war mal so, freitags ja hauptsächlich natürlich 3-4 Stunden. Und nach den 3-4 Stunden hatte ich keine Lust mehr, egal wie gut die Caches waren. Das war so mein Limit. Hat sich auch nie geändert. Ich hatte immer Spaß dran, ohne dass es zu viel Spaß war oder zu wenig. Sondern es war immer... Und jetzt ist das erste Jahr, wo ich so manchmal merke, ich habe gar keine Lust mehr loszugehen. Weil auch einfach, dann weiß ich schon wieder, egal was ich log, ich habe schon wieder umgestellt, ich mache jetzt nur noch Standard-Log aus im FF mit GSAK, ohne dass ich irgendwas reinschreibe. Weil es hat eh keinen Sinn. Irgendwer meckert immer, ist zu viel, ist zu wenig, ist zu lang, ist zu kurz, ist dies, ist jenes, bla, leck mich doch am Arsch. Standard-Log und ist gut. Also ich habe mich da nämlich letztens mal beschäftigt, als ich mir hier meine neue Profilseite, die so schrecklich aussieht, auf Groundspeak auf dem Desktop angeschaut hat. Ansonsten gehe ich ja nur mit der App rein. Ja. Achso, da ist mein Handy, gut. Ich habe 30 Leute in der Freundesliste ungefähr. Und nicht jeder hat seine Statistik an, aber du siehst auch manchmal so an den Fundzahlen. Ja? Du hast ja etwa so einen Blick, sagen wir mal, der hat jetzt 4.000, jetzt guckst du mal nach einem Jahr wieder rein. hat er jetzt 5.000 oder hat er 4.100? Und da ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, 2/3 der Leute, so wellenmäßig. Ja, und ein, die und meisten, ja. Dann, und das andere Drittel, da sind Leute schon gar nicht mehr aktiv oder weiß ich nicht. Das steht schon ewig so. Und andere geben richtig Gas. Da guckst du rein, denkst, boah, was ist jetzt 7.000 und so weiter. Und ja, das ist das müsste man mal auswerten. Aber okay, habe ich auch keinen Bock, das auszuwerten. Nee, die Arbeit mache ich mir auch nicht. Aber ich merke es halt bei mir selber. Das ist das erste Jahr, wo es wirklich mal so, es bricht ja auch nicht ein. Es ist schon, ich gehe schon los. Ja. Aber auch nicht mehr, also ich gucke immer und sehe immer so, ich habe heute die Fundzahlen von 2007. Ich drucke mir diese Statistik immer, die drucke ich nicht aus, die haue ich mir auf den Bildschirm einmal in der Woche, die gucke ich mir wirklich interessiert an, wie sich das entwickelt. Und zwar immer erst, nachdem ich cachen war. Ja. Ich cache ja nicht danach, dass ich da irgendwas erreichen will. Ich gucke gerade so, wir müssen hoffentlich nicht da hinten diese hohe Treppe hoch. Ich glaube, wir gehen da gar nicht hin, wir fangen da zum Event und ist gut. Ja, es geht ja erst los in anderthalb Stunden. Ach so, das ist ja blöd. Ja. Ja, aber da wird ja früher schon einer sein. Ich will wenigstens den Gründel mal Hallo sagen. Ja, wenn da einer ist, dann ist es er. Wieso? Ja, weil er das doch eigentlich macht. Das ist doch ein Wittorf. Naja, gut, dann lass uns da hinfahren. Das ist doch nicht bei Alfor. Nicht? Der steht doch nicht mal in der Ownerliste drin. Ich dachte, ja, wenn das ein Wittorf ist, dann ist er bei ihm in der Nähe. Ja, mach ja sein, aber in der Ownerliste sind, sind 5 Leute oder so, wenn du auf die Ownerliste klickst. Und ach so, ist er nicht bei einem. Nee. Naja, ob ich die jetzt. Die wären schon vorher da. Ja. Ja, die Gründels werden da sein. Den will ich wenigstens Hallo sagen. Ey, wir gehen nochmal zu Haifa, mal kurz dahin. Wir hatten mir ja irgendeine Kulinar geschickt. So, das war unser kleiner. Willst du da nochmal aufnehmen? Oh, jetzt wird es jetzt gerade schlecht, wenn wir hingehen. Jetzt kommt jetzt gerade irgendwie das nächste Team gerannt. Ja, mach doch nichts. Gießen nochmal richtig Power her. Die lassen wir in Ruhe vor und dann gehen wir dahin. Ja, und nochmal. Oh, die sind schlecht in der Zeit. Die müssen richtig Gas geben da. Sehe ich gerade. Komm ich so vorwärts. Alle haben sie so ein Ding dabei. Achso, ich dachte, das wäre schon hier gewesen. Naja. Ja, nee, nochmal. Wir gehen Haifa nochmal besuchen, ja. War genau. Die letzte Folge jetzt erstmal für keine Ahnung wie lange. Wir melden uns. Ja. Wir melden uns. Oder, haben wir auch gleich, oder auch nicht. Dann haben wir gleich den Geocaching, den Podcast-Titel. Wir melden uns. Ja, stimmt. Und sonst wüsste ich jetzt auch nichts mehr. So, bleibt geschmeidig, schönen Urlaub. Ja. Und schönes Wetter. Kurz und spracken. Genau.